Sie hören 1000 Jahre Geschichte. Das Ruhrgebiet. Deutschlands eisernes Herz. Gelesen von Stefanie Wittgenstein für Saga Egmont. Prolog. Das Ruhrgebiet. Jede Menge Kohle. Hier wird Geschichte mit dem schwarzen Schweiß der Bergleute und Stahlarbeiter geschrieben. Über ein Jahrhundert lang schlägt zwischen Rhein, Ruhr und Emscher das industrielle Herz Deutschlands. Kohlebergbau, Himmel und Hölle zugleich. Die Kohle unter den eigenen Füßen, das war im Ruhrgebiet der Fall. Das schwarze Gold prägte die Menschen in der Region, ihr Lebensgefühl und auch die Landschaft über und unter Tage. Von Christiane Flechtner. Die metallene Tür knallt zu und ein leichter Luftzug entsteht, als der Förderkorb nach unten fährt, hinein in den dunklen Bauch der Erde. »Glück auf«, ruft Karl-Heinz Balzer, und mit einer Geschwindigkeit von 8 bis 10 Metern pro Sekunde geht es abwärts. Der 59-Jährige, dessen Großvater und Vater bereits Bergmänner waren, hat 15 Jahre lang selbst unter Tage gearbeitet. In der Zeche Gneisenau war er in bis zu 1200 Meter Tiefe für die Wege, also den Streckenvortrieb, zuständig. Einem Eisberg im Wasser gleich waren die oberirdischen Zechengebäude nur ein minimaler Teil dessen, was ein Bergwerk ausmachte, erklärt er. Das eigentliche Bergbauleben und Arbeiten hat sich unter Tage abgespielt. Unter Tage, das heißt in bis zu 1500 Meter Tiefe. Dort befand sich die Steinkohle, die in Millionen von Jahren entstanden ist. Kaum vorzustellen, dass das Ruhrgebiet vor mehr als 300 Millionen Jahren im Erdzeitalter des Karbons am Äquator lag. Urwald bedeckte die Landschaft und es wuchsen riesige Pflanzen wie Farne und Schachtelhalme, von denen die meisten heute ausgestorben sind. Wir kennen sie nur als Fossilien. In Sümpfen und Mooren entwickelten sich Unmengen an Pflanzenmaterial zu mächtigen Torfschichten. Aus diesen entstand erst Braunkohle und später Steinkohle. Durch tektonische Prozesse kam es bei der Bildung von Gebirgen vereinzelt zur Faltung dieser Kohlenschichten, so auch hier im Ruhrgebiet. Kohle fanden die Bauern bereits im Mittelalter auf ihren Äckern und gruben sie für den Eigenbedarf aus. Wenn man es genau nimmt, dann ist das Wittener Muttental an der Ruhr die wahre Wiege des Ruhrbergbaus und die Zeche Nachtigall die Mutter aller Bergwerke im Pott. Es liegt daran, dass der Abbau hier sehr einfach vonstatten ging. Denn die Kohlenflöze reichten hier bis an die Oberfläche, sodass die Kumpel sie durch waagerechte Stollen ganz einfach aus dem Berg holen konnten. Schriftlich belegt ist diese erste Kohleförderung an der Ruhr aus den Jahren 1552 und 1578. Ab dem 16. Jahrhundert entstanden erste einfache Stollen für den Abbau. Doch damit wurde die Kohle interessant für die Grundherren. Die Folge? Das freie Kohlen wurde untersagt, die Abbaurechte den Landesherren übertragen. Mitte des 19. Jahrhunderts reichten die Kapazitäten der Stollenzechen nicht mehr aus, um den Kohlebedarf der beginnenden Industrialisierung zu decken. Nach und nach ging es von der horizontalen mit Tiefbauschächten in die Tiefe. Anfangs wurden unter Tage für die Tunnel als Stützelemente hölzerne Grubenstempel benutzt, um dem Druck des Berges standzuhalten, erklärt der einstige Bergmann Karl-Heinz Balzer. Später wurden Eisenstempel und in den letzten Jahren des Bergbaus Hydraulikstempel genutzt. Auch der Abbau der Flöze wandelte sich. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte er händisch mit den klassischen Werkzeugen Schlägel und Eisen, die ab 1910 der Druckluftabbauhammer ersetzte. Die Maschinen wurden größer und effektiver. So kamen etwa Doppelsystembohrwagen und Streckenvortriebsmaschinen, Walzenschrämlader und Kohlehobel zum Einsatz. Neue Techniken im Schachtbau erlaubten den Zugriff auf die zur Verkokung geeigneten Fettkohlen in großer Tiefe. Damit entstanden neben den Zechen auch die Kokereien. Dies beschleunigte wiederum den Übergang von den Holzkohlen zu den Kokshochöfen und förderte den Aufschwung der Eisen- und Stahlindustrie. Zugleich erschlossen im 19. Jahrhundert Eisenbahnstrecken neue Absatzräume für die Kohle. Zum Abtransport der Kohle unter Tage dienten anfangs Förderwagen, die Hunte, die entweder von Schleppern oder von Grubenpferden gezogen wurden. In den rheinisch-westfälischen Gruben kamen ab 1840 Pferde unter Tage zum Einsatz. Allein auf der Zeche Dahlbusch wuchs der Bedarf in 8 Jahren auf 100 Tiere, die in Ställen unter Tage lebten. Druckluft, Diesel und Elektrolokomotiven verdrängten dann zu Anfang des 20. Jahrhunderts das Grubenpferd. Das letzte, es hieß Tobias, wurde 1966 von der Zeche Blumenthal in Recklinghausen ans Tageslicht gebracht und in Rente geschickt. Durch bessere Technik stieg auch der Ertrag. 1804 hatte das Ruhrgebiet eine jährliche Fördermenge von 380.000 Tonnen Steinkohle. 1970 brachte man es auf 11 Millionen Tonnen. Und mit der Zahl der Zechen wuchs die Bevölkerung. Lebten 1850 rund 375.000 Menschen im Ruhrgebiet, waren es durch die Zuwanderung aus ganz Europa 1925 schon 3,8 Millionen. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt, sang Herbert Grönemeyer in seinem Lied Bochum. Schließlich war es das schwarze Gold tief unten, das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Aufschwung brachte. Für ihren Lohn aber mussten die Kumpel einen hohen Preis bezahlen. Den enormen körperlichen Einsatz und Verschleiß bis hin zur Gefährdung des eigenen Lebens. Lange Zeit war es nicht möglich, die Lautstärke, den Sauerstoffgehalt, die Staubbelastung und insbesondere auch den Gas- und Methananteil der Luft zu messen, um explosionsfähige Gemische rechtzeitig zu erkennen. Die Bergmänner mussten sich auf ihre Erfahrung verlassen und an der Blaufärbung der Flammen ihres Geleuchts orientieren. Auch Tiere zeigten durch ihr Verhalten Gefahr an. So wurden vor allem Kanarienvögel in kleinen Käfigen zur Warnung vor sogenannten matten Wettern, also sauerstoffarmer Luft und Grubengas mitgenommen. Hörten sie auf zu zwitschern oder kippten sie von der Stange, bestand Gefahr. Unfälle konnten jederzeit geschehen. Schlagende Wetter, wildes Feuer oder feurige Schwaden entstanden durch die Konzentration von Methan in den Kohleflözen. Ein spezielles Gasgemisch aus Methan und Luft konnte dann durch einen Funken ganz leicht zur Entzündung gebracht werden. So etwa in der Zeche Radbot in Hamm im Jahr 1908. Rückblick. Der Lärm der Explosion ist ohrenbetäubend. Er erschüttert den Untergrund und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor. Die Nachtschicht ist noch ganz normal zur Arbeit gekommen und gemeinsam unter Tage, als das Unglück geschieht. Es ist der 12. November um 4.20 Uhr morgens. Eine schwere Schlagwetterexplosion auf der dritten Sohle tief unten im Bauch des Bergwerks, entweder durch eine defekte Wetterlampe oder eine fehlerhaft durchgeführte Sprengung, löscht auf einen Schlag das Leben von 349 Bergleuten aus. Nach der Explosion wüten tief unten die Grubenbrände und behindern die Rettungsarbeiten. So wird schon 15 Stunden nach dem Unglück beschlossen, die Bemühungen zu beenden und die Grube zu fluten. Falls es noch Überlebende gibt, ist diese Entscheidung ihr Todesurteil. 235 Frauen werden von einem Moment zum anderen zu Witwen. 635 Kinder sind plötzlich ohne Vater. Ein kleiner Trost: auf Unglücke folgte meist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für andere Kumpel. So auch im Fall der Zeche Radbot. Da wahrscheinlich eine defekte Grubenlampe die Schlagwetterexplosion ausgelöst hatte, ersetzten nach dem Unglück elektrische Sicherheitslampen die alten Lampen mit offener Flamme. Ein hohes Alter erreichten viele Bergmänner nicht. Oft waren sie mit 13 oder 14 noch sehr jung, wenn sie erstmals unter Tage gingen. Gefahr bestand auch durch den Feinstaub, den sie tagtäglich schutzlos einatmen mussten und der die Steinstaublunge oder Silikose verursachte. Die Erkrankung war bereits im mittelalterlichen Bergbau verbreitet, wie Georg Agricolas 12 Bücher vom Bergbau von 1556 belegen. Es war sicher gefährlich, aber ich war immer mit Leib und Seele Bergmann, erinnert sich Reinhold Adam. Der Gelsenkirchener arbeitete auf dem Pütt, seit er 14 Jahre alt war, und zwar auf der Zeche Nordstern. Die Zeche hier in Gelsenkirchen-Horst war bei der Kohleförderaufnahme 1868 das nördlichste Bergwerk im Ruhrgebiet und bei der Schließung im Jahr 1993 das südlichste, erklärt er. Daran kann man die Nordwanderung des Bergbaus genau ablesen. In der Hochphase, zur Zeit des Ersten Weltkriegs, waren hier bis zu 5000 Kumpel unter Tage. Als ich hier Bergmann war, waren es immer noch rund 3200, erinnert er sich. Er war gerne Bergmann, denn es gab eine Rundumversorgung für die Familien, mit billigem Wohnraum und Sozialleistungen, eigenen Kindergärten und vielem mehr. Doch das Erdöl und die importierte billige Auslandskohle drängten auf den deutschen Markt, während die eigene Kohle immer kostspieliger aus immer tieferen Schächten gefördert werden musste. So begann mit der Kohlekrise in den 1950er Jahren das Zechensterben. Auch Bergmann Adam war mittendrin in dieser dramatischen Situation und als Betriebsratsvorsitzender mit dafür verantwortlich, die Belegschaft auf 2000 zu reduzieren. Die Jüngeren wurden zu anderen Bergwerken verlegt und die Älteren sind mit 49 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gekommen. Eine traurige Zeit, erzählt er. Ein Meilenstein war der Zusammenschluss der Steinkohlezechen in der Ruhrkohle AG 1968. Gewerkschaft, Unternehmen und Politik kämpften um sozialverträgliche Wege aus der Krise und um den Erhalt eines wirtschaftlich vertretbaren Steinkohlenbergbaus. Vergebens. Auch die zahlreichen Demonstrationen und Proteste halfen nicht. Es fiel der Beschluss, den Steinkohlenbergbau in Deutschland 2018 zu beenden. In jenem letzten Jahr war Reinhold Adam noch einmal unter Tage. Alle Erinnerungen kamen wieder hoch, blickt er mit etwas Wehmut zurück. Die Emotionen waren überwältigend. Ich war eben mit Leib und Seele Bergmann. Heute sind die Halden, Fördergerüste und Fördertürme stille Zeichen der Vergangenheit. Um diese Geschichte des Ruhrgebiets am Leben zu halten, nutzt man viele Zechen weiter, als Museum, Freizeit- und Familienpark oder als historisches Denkmal. 1997 fand auf dem Gelände der Zeche Nordstern die Bundesgartenschau statt. Erstmals war die industrielle Vergangenheit Teil einer Gartenschau. Im Jahr 2027 soll dort der Nordsternpark bei der internationalen Gartenausstellung IGA 27 eine zentrale Rolle spielen. In Hamm lebt die ehemalige Zeche Maximilian als beliebter Freizeit- und Familienpark unter dem Namen Maxi-Park weiter. Schon aus der Ferne ist der gläserne Elefant sichtbar. Die ehemalige Kohlenwäsche wurde zum Aussichtselefanten. Und die Zeche Zollverein, auch Eiffelturm des Ruhrgebiets genannt, ist UNESCO-Weltkulturerbe und ein bekanntes Architektur- und Industriedenkmal. Industriekultur lässt sich heute auf der gut gekennzeichneten, 27 Punkte umfassenden Route der Industriekultur mit dem Auto, auf eigens dafür angelegten Radwegen oder zu Fuß erleben. So bleibt die Geschichte des Bergbaus lebendig und die Arbeit der Bergmänner unvergessen. Erstes Kapitel: Wurzeln. Klöster, Könige und Hanse. Die Biografie der Region beginnt im Mittelalter. Zwischen Duisburg und Dortmund erblühen reiche Städte und fürstliche Abteien. Hansestadt, Eine brisante Fehde. Dortmund. Dutzende Landesfürsten und hunderte Adlige verbünden sich Ende des 14. Jahrhunderts gegen die westfälische Reichsstadt. Doch die Einwohner wissen sich zu wehren. Von Frederik Seeler. Februar 1388. Ein Bote reitet durch das Stadttor von Dortmund und überbringt ein lange gefürchtetes Dokument. Es zeigt das Siegel des Grafen Engelbert von der Mark. Er schickt den Dortmundern den Fehdebrief, eine Art Kriegserklärung, die mindestens 3 Tage vor Beginn der Kämpfe überbracht werden muss. Der Graf wirft der Stadt unter anderem vor, ihn beleidigt zu haben. Ein Gedicht eines Dortmunders habe ihn als frechen Räuber bezeichnet. 2 Tage später erreicht ein weiterer Bote die Stadt. Dieses Mal schreibt der Erzbischof von Köln und fordert 112.000 Gulden. Ansonsten werde er der Fehde beitreten. Weitere Boten erreichen die Stadt. Die Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz und Trier schicken Fehdebriefe, dazu die Grafen von Württemberg, Braunschweig und Holstein-Pinneberg. Innerhalb von Tagen schließen sich 45 Landesfürsten und etwa 800 Adlige der Fehde an. Die Dortmunder postieren Schützen und Pikeniere auf ihrer Stadtmauer und bringen Weizen in die Stadt. Tage später erreichen die ersten Belagerer das Umland und feuern Kanonen ab. Steinkugeln schlagen in die Stadtmauer. Die Dortmunder schießen zurück. Was hat die Stadt mit ihren 7000 Einwohnern getan, um eine so große Allianz gegen sich aufzubringen? Dortmund liegt am Hellweg, einer 5000 Jahre alten Straße und eine der wichtigsten Verbindungen zwischen West- und Nordosteuropa. Erst benutzen sie germanische, später römische Händler, um vom Rhein auf dem 3 Meter breiten Weg zur Elbe zu gelangen. Im frühen Mittelalter lässt Karl der Große entlang des Weges Burgen und Klöster bauen, um seine Herrschaft über die Sachsen abzusichern. Um 880 erwähnt eine Klosterurkunde eine Siedlung entlang des Hellwegs. In Trotmanni zahlt der freie Mann Arnold jährlich 8 Pfennige. Dortmund wird auf Altsächsisch Trotmanni genannt, die Siedlung am gurgelnden Gewässer. Die karolingischen Könige, die über den Hellweg durch das Reich reisen, pausieren in Dortmund und halten Hoftage ab. Der Ort erhält Privilegien, darf Münzen prägen und Märkte abhalten. Händler aus Thüringen liefern Erze, die von Dortmund aus weiter nach Flandern und bis nach Schweden verkauft werden. 1236 richtet sich Kaiser Friedrich II. In einem Schreiben an die Gemeinde der Bürger von Dortmund und erkennt damit die Eigenständigkeit als Stadt an. Dortmund ist eine von wenigen Reichsstädten, die keinem Fürsten oder Bischof unterstehen, sondern direkt dem deutschen Kaiser. Sie dürfen ihr eigenes Gericht abhalten, Bier brauen und genießen Zollfreiheit. Ein Rat aus Kaufleuten verwaltet die Stadt und residiert im Rathaus am Marktplatz. 1332 bestätigt Kaiser Ludwig der Bayer die Rechte Dortmunds in einer Art Verfassung. Das Privilegium Ludovicanium schreibt die Ratsherrschaft fest und regelt deren Wahl. Zusätzlich wird in dem Dokument auch der Stadt-Luft-Macht-Frei-Grundsatz anerkannt. Wer 1 Jahr lang in Dortmund gelebt hat, ist Bürger der Stadt und damit vor Leibeigenschaft geschützt. Die politische Sonderstellung macht die Stadt reich. Die Dortmunder Kaufleute erwerben Wein aus der Pfalz und Eisen aus dem Sauerland. Ihre Güter transportieren sie in Pferdekarren bis an die Häfen der Ostsee. Im 14. Jahrhundert ist Dortmund Gründungsmitglied der Hanse und wird deren wichtigster Repräsentant im Westen des Reiches. Bei den jährlichen Hansetagen sitzen die Vertreter Dortmunds neben denen aus Lübeck und Hamburg. Dortmunder Kaufleute betreiben Kontore in London, Brügge und Nowgorod. Von London aus dominieren sie den Wollhandel. Zwischen 1329 und 1342 führen sie von dort 13.000 Sack Wolle ins Heilige Römische Reich ein, was ein Zehntel des gesamten englischen Exports ist. Mit dem Geld kommt der Einfluss. Bis 1345 leiht sich der englische König Eduard III. Eine 500.000 Gulden. Im Gegenzug setzen die Dortmunder durch, dass für sie die Zölle auf Wolle wegfallen, nicht aber für die Konkurrenz. 1339 muss Eduard seine Krönungskrone verpfänden, um seinen Krieg gegen Frankreich zu finanzieren. Ein Dortmunder Konsortium kauft den Pfandbrief für 45.000 Gulden und verwahrt die Krone zeitweilig in Dortmund, bevor der König sie zurückerhält. Ende des 14. Jahrhunderts erstarken die Gegner. Das Stadtgebiet ist eingeschlossen von den Territorien des Grafen von der Mark und des Erzbischofs von Köln. Beide stört, dass sämtlicher Handel der Region über das autonome Dortmund läuft. 1388-89 verbünden sie sich, um die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Doch der Dortmundrat hat vorgesorgt. In den Jahren zuvor hat man die Handelsgewinne in eine starke Stadtmauer mit 14 Türmen und wohl modernes Pulvergeschütz investiert. Vor der Mauer sind Wassergräben ausgehoben und eine Landwehr aufgeschüttet. Als die Fehdebriefe eintreffen, werden Weizen und Wein in die Stadt gebracht, um sich während einer Belagerung versorgen zu können. Der Rat befehligt eine eigene Reiterei. Dazu wirbt er 70 Ritter aus dem Umland an, 30 englische Schützen mit Hakenbüchsen, primitive Vorderlader, und 100 Pikenträger. Die Hauptverteidigung aber übernehmen die Bewohner der Stadt. Dazu werden Bürger in Rotten von je 10 Leuten eingeteilt, die einen Abschnitt der Stadtmauer mit Armbrüsten und Donnerbüchsen verteidigen sollen. In den ersten Tagen der Belagerung treffen 238 Steinkugeln die Stadt. Eine Kugel durchschlägt das Dach der Reinoldikirche und bleibt vor der Orgel liegen. Ansonsten sterben durch den Beschuss nur eine alte Kuh und zwei Schweine, wie ein Chronist festhält. Dann ändern die Belagerer ihren Plan und versuchen, die Stadt einzukreisen und auszuhungern. Doch dazu fehlen ihnen die Truppen. Obwohl hunderte Fürsten und Ritter sich der Fehde mit Dortmund angeschlossen haben, befehligen der Graf von der Mark und der Kölner Bischof gerade mal 1200 Mann. Die angeblich große Fehde erweist sich als Bluff. Die Belagerer hatten gehofft, dass die vielen Fehdebriefe die Dortmunder einschüchtern und zur Kapitulation bewegen würden. Aber die Stadt zeigt sich kämpferisch und gibt nicht auf. Die Dortmunder Reiterei wagt sogar einen Ausfall und stürmt eine Stellung der Kölner. Die Angreifer erstechen die Belagerer, rauben deren Lebensmittel und zünden deren Bollwerk an. Daraufhin greifen im Mai 1389 gut 400 Reiter und einige hundert Fußsoldaten die Stadtmauer an, aber sie werden von dort aus heftig beschossen. Ihnen bleibt schließlich nur der Rückzug. Fortan wagt die Dortmunder Reiterei immer wieder Ausfälle, brennt Dörfer im Feindesland nieder und erbeutet ausreichend Getreide und Vieh, um ihre eigenen Bewohner versorgen zu können. Während die Belagerer verzweifeln, feiern die Verteidiger in der Stadt mit Gelagen. Erst nach 20 Monaten kommt es endlich zu ernsthaften Friedensverhandlungen. Das Erzbistum Köln und die Grafschaft Mark erkennen die Autonomie der Stadt an. Dortmund schenkt ihnen dafür einmalig 7.000 Gulden. Es ist einer der bedeutendsten Siege von freien Stadtbürgern gegen Fürsten im Spätmittelalter. Laut Chronik sind während der gesamten Belagerung nur 30 Dortmunder in den Gefechten gestorben. Doch der Abwehrkampf hat die Stadt geschwächt. Der Wollhandel mit England musste fast 2 Jahre lang pausieren und der Rat hat sich hoch verschuldet, um die Söldner zu bezahlen. Im frühen 15. Jahrhundert dominieren in der Hanse die Hafenstädte mit ihren Hochseeflotten. Die Binnenstadt Dortmund ist auf den teuren und langsamen Landtransport mit Pferdekarren angewiesen. Ihre Kaufleute konzentrieren sich auf regionalen Handel. Erst als die Dampfeisenbahn im 19. Jahrhundert die Kohle Westfalens schnell und günstig in andere Städte transportieren kann, beginnt der erneute Aufstieg der Stadt. Mächtige Frauen. Das Jahrtausend der Äbtissinnen. Essen. Vom 9. Jahrhundert bis 1803 regieren Frauen das kleine geistliche Fürstbistum Essen. Zeitweise ist es eines der reichsten im deutschsprachigen Raum. Wären da nur nicht diese aufmüpfigen, geizigen Bürger. Von Karin Feuerstein-Prasser. Von wegen Frauenpower. Als religiöses Zentrum des sogenannten Ruhrbistums ist das Essener Münster heute eine Männerbastion. Schließlich gilt nach römisch-katholischer Lehre noch das Diktum des Apostels Paulus, demzufolge die Frau in der Kirche zu schweigen habe. Dabei war das Gotteshaus mit dem Areal am heutigen Burgplatz einst Keimzelle der Stadt Essen und über Jahrhunderte fest in Frauenhand. Die Anfänge liegen im Mittelalter. In der dünn besiedelten Gegend namens Astnide gründet der Bischof von Hildesheim Mitte des 9. Jahrhunderts eine spirituelle Frauengemeinschaft. Weil ein verheerendes Feuer 946 alle wichtigen Zeugnisse vernichtet, ist über die Frühzeit wenig bekannt. Fraglich bleibt, ob es sich zunächst um ein Kloster oder gleich um ein Damenstift handelte. Während im Kloster die Gelübde Armut, Keuschheit und Gehorsam gelten, genießen die Stiftsdamen große Freiheiten. Zwar führen auch sie ein spirituelles Leben, dürfen aber ihr Vermögen behalten und die Gemeinschaft im Falle einer Heirat verlassen. Spätestens in ottonischer Zeit, im 10. und 11. Jahrhundert, dient das Damenstift, um die Frauen und Mädchen des sächsischen Adels zu versorgen. Sie müssen auf ihren gewohnten Komfort keineswegs verzichten, leben rund um ihre Stiftskirche in eigenen Häusern und verfügen sogar über Personal. Ihre Hauptaufgabe besteht im Gebet für das Seelenheil der Verstorbenen, vorwiegend der verstorbenen Verwandten. Eine Zeit lang ist das Stift aber auch eine Bildungsstätte für adlige Töchter, die hier nicht nur lesen und schreiben lernen, sondern sich auch mit den theologischen Schriften beschäftigen. Geleitet wird die Gemeinschaft von einer Äbtissin hochadliger Herkunft. Zu den bekanntesten Äbtissinnen gehört Mathilde II. Die Enkelin Ottos des Großen bekleidet das Amt zwischen 971 und 1011. In dieser Zeit gehört das Essener Stift zu den reichsten im deutschsprachigen Raum. Denn bis Mitte des 11. Jahrhunderts wird es von Königen und Kaisern großzügig mit Grundbesitz ausgestattet. Mathilde II. Stiftet auch die bedeutendsten Kunstwerke des heutigen Essener Domschatzes. Den siebenarmigen Leuchter, drei kostbare Kreuze und das Kultbild der goldenen Madonna, Europas älteste vollplastische Marienfigur. Eine gewaltige Veränderung vollzieht sich 1228, nachdem die Äbtissin des Essener Stifts in einem Schreiben Kaiser Friedrichs II. Erstmals als Fürstin bezeichnet wird, macht sie einen riesigen Karrieresprung. Künftig sind die Äbtissinnen nicht nur für das Stift und dessen Besitzungen verantwortlich, sondern üben auch die Landeshoheit aus. Sie sind damit auf Reichstagen vertreten, können Gerichte abhalten lassen, eigene Münzen prägen sowie Zölle und Abgaben erheben. Das neue geistliche Fürstentum umfasst rund 160 Quadratkilometer und ist damit etwa so groß wie das heutige Liechtenstein. Solche Herrschaften in Frauenhand sind in jener Zeit extrem selten. Von den mehr als 300 Territorien, aus denen das Heilige Römische Reich bis 1806 besteht, werden nur 5 von Reichsfürstinnen geleitet, darunter Quedlinburg und Gandersheim. Schon früh erwächst der Essener Stiftsherrschaft Konkurrenz in direkter Nachbarschaft. Im Halbkreis um das Areal am Burgplatz entsteht nämlich im Lauf der Zeit eine Siedlung, die 1244 das Stadtrecht erhält. Essen. Abgetrennt durch eine Stadtmauer leben hier Handwerker, die für das Stift arbeiten, sowie Kaufleute, die es beliefern. Bereits im 14. Jahrhundert sagen die Essener Bürger der Stiftsherrschaft den Kampf an. Als eine neue Äbtissin intronisiert wird, verweigern sie nicht nur die traditionelle Huldigung, sondern auch die Zahlung der fälligen Abgaben. Zwar versuchen die Fürstinnen, sich vor Gericht gegen die widerspenstigen Essener durchzusetzen, doch die wissen den Kaiser hinter sich. 1377 erhebt Kaiser Karl IV. Essen zur freien Reichsstadt und gewährt damit den Bürgern weitgehende Autonomie. Weil das Leben am Burgplatz für die Stiftsdamen ungemütlich wird, haben sie ihre Residenz bereits Mitte des 14. Jahrhunderts nach Borbeck, dem heutigen Stadtteil im Nordwesten Essens, verlegt. Dort verfügen sie über ein komfortables Anwesen. In Essen lassen sie sich nur noch selten blicken. 1563 kommt es zum endgültigen Bruch zwischen der Stadt und dem Stift. Denn die Essener treten zum Protestantismus über. Vergeblich wehren sich die Fürstinnen mit einem Prozess beim Reichskammergericht. Sie berufen sich auf die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens von 1555, dem zufolge der Landesherr die Konfession seiner Untertanen bestimmt. Während sich das Verfahren endlos zieht, büßt das Stift immer weiter an Macht ein. Gleichwohl existiert das geistliche Territorium bis zur Säkularisation 1803, bevor es nach dem Wiener Kongress 1815 zu Preußen kommt. Fortan diente das Münster als Pfarrkirche und wird 1958 Sitz des neuen Ruhrbischofs. Um 1600. Herzog Wahnsinn. Johann Wilhelm regiert über gleich drei Herzogtümer, aber nicht über seinen Verstand. Damit beginnt eine Tragödie in drei Akten: Intrige, Mord und Krieg. Von Michael Feldhoff. Das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg ist im 16. Jahrhundert eine Art westeuropäische Mittelmacht. Wilhelm V., der Reiche, geboren 1516, trägt den Beinamen aufgrund der zahlreichen Herzogtümer, denen er vorsteht. Bis auf Dortmund und Essen umfasst sein Territorium das gesamte spätere Ruhrgebiet. Mit der Anwartschaft auf das Herzogtum Geldern reicht seine Machtbefugnis bis hinauf an die Nordsee. Allerdings muss er 1543 seine Ansprüche auf Geldern abtreten und sich auf kaiserlichen Druck der katholischen Partei anschließen, obwohl er Sympathie für die Protestanten hegt. In dieser Epoche der Religionskonflikte wird 1562 in Düsseldorf Wilhelms zweiter Sohn Johann Wilhelm I. geboren. Sein Vater steckt ihn ins Stift zu Xanten, da sein Sohn als Zweitgeborener nicht erbberechtigt ist und die zu erwartenden kirchlichen Ämter und Pfründen den Reichtum der Familie vermehren würden. Schon mit 9 Jahren wird Johann in Münster als Koadjutor angenommen. Damit hat er das Vorrecht, die Nachfolge des amtierenden Bischofs anzutreten. Wenige Wochen vor seinem 12. Geburtstag wird er zum Bischof gewählt. Johann ist kränklich und in einem geistig sehr schlechten Zustand, als sein älterer Bruder an den Pocken stirbt und er plötzlich Erbprinz der Vereinigten Herzogtümer ist. Sein Vater, der nie eine enge Bindung zu seinem Sohn aufbauen konnte, lässt ihn weder in Regierungs- noch in Repräsentationsgeschäften unterrichten. Johann verbringt die meiste Zeit in ziemlicher Abgeschiedenheit auf dem Land, während die bayerischen Wittelsbacher als Anführer der katholischen Fraktion im Reich auf dem Vormarsch sind. Ernst von Bayern tritt nach jahrelangem Streit 1584 die Nachfolge des Fürstbischofs in Münster an, und Johann Wilhelm muss aus politischen Gründen die Markgräfin Jakobe von Baden heiraten. Die pompöse Hochzeit 1585 in Düsseldorf ist eine Farce und Auftakt einer Tragödie. Die neue Herzogin liebt seit langem einen Mann von niederer Herkunft und trifft ihn auch weiterhin heimlich. Johann Wilhelm ist an seiner Frau per se nicht interessiert. Politisch steht er zunächst der am Düsseldorfer Hof etablierten, konfessionspolitisch vermittelnden und gemäßigten Position seines Vaters nahe. Ab 1586 aber lässt er die Protestanten in Jülich verfolgen, was ihm die Feindschaft der Räte seines Vaters einbringt. Das Verhältnis zum alten Herzog, der seinen Sohn zeitlebens verachtet, ist ohnehin nicht mehr zu kitten. Als Wilhelm der Reiche, selbst von schweren Krankheiten gezeichnet und gewalttätig, 1592 stirbt, tritt bei Johann Wilhelm seine Veranlagung zur Geisteskrankheit endgültig zutage. Einerseits schmiedet der neue Herzog in wirrem Ehrgeiz allerlei Pläne, den Protestantismus in den Vereinigten Herzogtümern von der Landkarte zu tilgen. Andererseits fürchtet er täglich, dass man ihn umbringen will. Der herzogliche Leibarzt Rainer Solenander gibt zu Protokoll: Mit dem jungen Fürsten steht's sehr erbärmlich, denn er ist in eine schwere Melancholie verfallen. Die gegenwärtige Blödheit des Gemüts führe jedenfalls dazu, dass der junge Herr seine Regierungsaufgaben nicht ausführen könne. Während Johann Wilhelm von den Räten für regierungsuntauglich erklärt und in Schutzhaft genommen wird, will seine Ehefrau Jakobe die Regierungsgeschäfte übernehmen. Doch am Hof sieht man die Gelegenheit gekommen, die ungeliebte Herzogin loszuwerden. Jakobe wird beschattet, die Liaison mit ihrem Liebhaber fliegt auf und im September 1597 wird die lebenslustige Frau erdrosselt im Rundturm des Düsseldorfer Schlosses aufgefunden, wo sie angeblich noch gelegentlich herumgeistern soll. Die Todesumstände werden erfolgreich vertuscht. Ihre Mörder fliegen nie auf. Johann Wilhelm geht es inzwischen etwas besser. Unbewiesen ist, ob Mandelmilch, Schlafmohn und feine Zuckerküchlein, die im 16. Jahrhundert zur Behandlung von Melancholie, so wurde die Depression damals genannt, dafür verantwortlich sind. Jedenfalls wird er aus der Haft entlassen und mit der katholischen Antonie von Lothringen verheiratet. Die Geburt eines männlichen Thronfolgers soll die Dynastie der Jülicher sichern. Als es mit dem Nachwuchs nicht so recht klappen will, muss das Paar zahlreiche Exorzismen über sich ergehen lassen. Sie sollen einen Wahn und ihre scheinbare Unfruchtbarkeit beseitigen. Doch auch diese Ehe bleibt kinderlos. Johann Wilhelm verfällt vom Wahnsinn in den Stumpfsinn, indem er bis zu seinem Tod im März 1609 versunken bleibt. Sein Leichnam wird erst 2 Jahrzehnte später beigesetzt. Er verharrt bis dahin im Bleisarg in einer kleinen Kapelle, weil sich die rivalisierenden Erbanwärter, das protestantische Brandenburg-Preußen und das katholische Pfalz-Neuburg, nicht über das Zeremoniell der Bestattung einigen können. Der jülich-klevische Erbfolgestreit wird erst nach Ende des Dreißigjährigen Krieges 1666 mit der Aufteilung der Herzogtümer beigelegt. 1806 bis 1848 – Aufbruch in die neue Epoche. Die Anstöße, die im Ruhrgebiet das Industriezeitalter herbeiführen, kommen aus höchst gegensätzlichen Richtungen. Vom revolutionären Frankreich und aus dem erzkonservativen Preußen. Von Franz Metzger. Blau, Weiß, Rot sind die Farben des Tages. Sie flattern als Fahnen von den Häusern, sie schmücken Kokarden und Schärpen. Glockengeläut mischt sich in das Donnern von Kanonensalven. Düsseldorf begrüßt am 24. März 1806 seinen neuen Regenten, den Großherzog von Berg. Bislang sind die Träger des Fürstentitels von Berg Herrscher von Gottes Gnaden gewesen. Die einzige Legitimation des neuen Monarchen, des französischen Gastwirtssohns Joachim Murat, ist dagegen die Ehe mit Caroline Bonaparte, der jüngsten Schwester Napoleons. Der Jubel der Düsseldorfer und anderer Bewohner des Bergischen Lands mochte zum Teil Opportunismus gegenüber den neuen Herren gewesen sein. Andere, vor allem aus dem Bürgertum, sympathisierten offen mit dem neuen Frankreich und wofür es stand. Unbestreitbar war jedoch die allgemeine Erleichterung der Menschen am rechten Rheinufer über das Ende einer Anomalie, die mit der Eingliederung des Großherzogtums in die napoleonische Neuordnung endgültig überwunden war. 1794 hatten die Truppen der Französischen Revolution das Gebiet links des Rheins besetzt und zum Bestandteil der Republik Frankreich erklärt. Der Strom war so nicht nur zur Staats-, sondern auch Zollgrenze geworden. Uralte Wirtschaftsbeziehungen waren unterbrochen, was zu beiden Seiten des Rheins Menschen verarmen ließ. Auf dem linken Ufer verbesserten sich die Verhältnisse nach und nach. Die Einbindung in einen großen Wirtschaftsraum zahlte sich aus. Es war aber nicht nur die bessere ökonomische Lage, die die Rechtsrheinländer und Westfalen neidisch nach Köln, Krefeld oder Koblenz blicken ließ. Dort traten straff und modern geführte Departements an die Stelle des Flickenteppichs zahlreicher Herrschaften. Die feudale Gesellschaftsordnung wurde ebenso abgeschafft wie das Zunftwesen. Gleichheit vor dem Gesetz und Gewerbefreiheit machten ein Leben unter der Trikolore ebenso attraktiv wie ein einheitliches Maß- und Münzwesen und die Gleichberechtigung verschiedener Religionen. Endgültig durchgesetzt wurde das neue Staatsverständnis von Napoleon Bonaparte, um den Preis, dass statt einer Republik doch wieder ein großer Monarch das letzte Wort hatte und viele kleine von dessen Gnaden. Napoleons Schachspiel mit Kronen führte dazu, dass die Bürger von Berg ihren neuen, gut aussehenden Großherzog nur kurz zu Gesicht bekamen. Schon 1808 wurde Joachim Murat zum König von Neapel befördert. Der Kaiser selbst besuchte nur einmal, 1811, das rechte Rheinland und ließ sich als Befreier gebührend feiern. Die Napoleon-Büsten in den Wohnzimmern konnte damals niemand zählen, kommentierte ein Zeitzeuge. Die neue Herrschaft brachte freilich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, blutige Pflichten. Wie aus allen Vasallenstaaten mussten auch bergische Soldaten mit der Grande Armee nach Russland und ins Desaster Napoleons ziehen, und nur wenige kehrten zurück an Lippe, Ruhr und Emscher. Dann wurde Napoleon zweimal gestürzt. Joachim I. von Berg und Neapel, der die dramatische Rückkehr des Korsen unterstützt hatte, endete vor einem Erschießungskommando. Die deutschen Eroberungen Frankreichs standen zur Disposition. Beim großen Länderschacher des Wiener Kongresses wurden die befreiten Rheinlande Preußen zugeschlagen, was die Menschen dort keineswegs als Befreiung betrachteten. Von Anfang an herrschte ein tiefes Misstrauen zwischen den Bewohnern der neuen Rheinprovinz und dem preußischen Staatsapparat. Der war protestantisch, konservativ und von nüchterner Staatsräson geprägt. Ihm standen überwiegend katholische, lebenslustige und liberal gesinnte Rheinländer und Westfalen gegenüber. Auf diese neue Fremdherrschaft reagierten die nunmehrigen Untertanen der Hohenzollern auf typisch rheinländische Weise. Sie parodierten in ihrem Karneval den preußischen Militärstaat, so wie sie es zuvor mit den Franzosen getan hatten. Die Antwort des Staates war ebenso typisch: Einschränkungen, Vorschriften, Reglementierungen. Karnevalskomitees sind eine ebenso preußische Erfindung wie ein ordentlicher Rosenmontagszug. Den bürgerlichen Kreisen war etwas mehr Ordnung im wilden Narrentreiben durchaus recht, wie sie überhaupt der Zugehörigkeit zu Preußen auch Positives abgewannen. Das galt vor allem für die Wirtschaft. Teil eines großen, bevölkerungsreichen und gut organisierten Staats zu sein, zahlte sich für die Unternehmer aus. Erst recht nach dem Beitritt Preußens zum Deutschen Zollverein. Für den Zusammenhalt eines Staates, der von Aachen bis Königsberg reichte, war der Ausbau der Infrastruktur und der Verkehrswege unerlässlich. 1838 ging die Eisenbahnlinie Düsseldorf-Elberfeld in Betrieb. 9 Jahre später rollten Züge auf der 263 Kilometer langen Strecke zwischen Köln und Minden, ein wichtiger Schritt für die Verbindung des Rheinlands mit Westfalen. Gleichzeitig ging der Ausbau der Wasserwege weiter. Gerade für das Massengut Kohle blieben Schiffe das wichtigste Transportmittel. Ab 1848 wurde Ruhrort, heute zu Duisburg, zum größten Binnenhafen am Rhein ausgebaut. Die Nachfrage nach Kohle stieg mit der zunehmenden Industrialisierung rasant an. Allerdings sanken die Kohlenflöze zwischen Ruhr und Emscher Richtung Nordwesten unter anderen geologischen Schichten ab. Das schwarze Gold aus immer tieferen Schächten abzubauen, wurde die große Herausforderung für Grubenbesitzer und Ingenieure. Und warum sollte man die mit harter Arbeit gewonnene Kohle nicht gleich vor Ort nützen? Besonders lukrativ war die Produktion von hochwertigem Stahl, der nach den modernsten, aus England importierten Techniken verhüttet wurde. Friedrich Harcourt war hier der führende Industriepionier und zugleich Sozialpolitiker und erwarb sich den Beinamen Vater des Ruhrgebiets. Nirgendwo in Preußen, ja, im gesamten Deutschen Bund, rauchten in der Mitte des 19. Jahrhunderts mehr Schlote, drehten sich mehr Förderräder als im Land entlang der Ruhr. Zweites Kapitel: Industrie. Kohle, Krupp und Kriege. Innovationen, Elend, Arbeitsfront, Bombennächte und Beatles. Das Ruhrgebiet zwischen Kaiserreich und Wirtschaftswunder. Krupp-Dynastie. Die Könige der Kanonen. Essen. Ihr Aufstieg beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts. Richtig reich wird die Familienfirma als Waffenschmiede des Reiches. Sie beliefert Hitlers Truppen und kann sich später doch neu erfinden. Von Janina Lingenberg. Geschafft. Sie sind drin. Es ist 9.45 Uhr an diesem 9. Dezember 1987, als die Metaller den grünen Hügel Essen stürmen. Für einen Moment stocken Wut und Atem, niedergedrückt von der Schwere und Ehrwürdigkeit der Holzvertäfelung und der Kristalllüster. Das Parkett schluckt den Lärm, den die stählernen Arbeitsschuhe hinterlassen. Von oben herab blickt in Öl Familie Krupp auf ihre Kruppianer hinunter. Sie stehen mit Helmen und Blaumännern in der Villa Hügel, um zu kämpfen. Für ihre Arbeit, für das Stahlwerk Rheinhausen, für ihre Zukunft. So sieht es also im Zentrum der Firma Krupp aus, im Vorhof der Macht. So haben sie sich also hier oben eingerichtet. Kein Wunder, dass der Kaiser gerne hier weilte. Nur das Beste, Kruppscher Adel. Eigentlich stiftet der Name Krupp Identifikation, Sicherheit und Herkunft. Nun aber tagt der Aufsichtsrat, weil die Firma die Hütte, die seit 1897 der Familien gehört, schließen will. Mehr als 6000 Mitarbeiter stehen damit vor dem Nichts. Vielleicht ahnen Sie, dass das Ende Rheinhausens, die faktische Demontage des Ruhrgebietes, nicht abzuwenden ist. Die Protagonisten auf dem grünen Hügel treten als eingeschworenes Ensemble auf. An Emotionen, Macht und Krieg mangelt es diesem Drama Krupp nicht. Denn die mehr als 200-jährige Geschichte ist eng mit der Geschichte Deutschlands verwoben. Alles beginnt mit Friedrich Krupp, der am 20. November 1811 nach englischem Vorbild eine Fabrik zur Herstellung von Gussstahl gründet. Er ist ein Visionär, aber auch ein Versager und Illusionär. Vielleicht auch ein im besten Sinne Besessener, der alles auf eine Karte setzt. Krupp erschafft einen Mythos. Alfred hat versucht, glauben zu machen, dass das alles aus dem Nichts entstanden sei, sagt Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser. Die Spurensuche führt zurück ins Jahr 1587, als ein niederländischer Einwanderer namens Arndt als erster Erwähnung findet. Er handelt mit Wein, Eisen und Vieh. Erbe Anton verdient angeblich im Dreißigjährigen Krieg Geld mit Gewehren. Die folgende Generation mit Friedrich Jodocus Krupp und seiner Frau Helene Amalie besitzt eine Kolonialwarenhandlung. Die Erträge legt die Witwe in Grundbesitz an und 1799 auch in das zweitälteste Eisenwerk der Region, wovon der Enkel, der Firmengründer, später profitiert. Als die Großmutter 1810 stirbt, kann Friedrich mit ihrem Geld, dem Grund- und Firmenbesitz, seine Zukunft frei gestalten. Das Material, aus dem seine Träume bestehen, heißt Gussstahl. Die aufreibende Entwicklung allerdings treibt ihn an den finanziellen Abgrund. Gläubiger übernehmen gar das Wohnhaus und die Familie Krupp zieht in das Aufseherhaus. Das berühmte Aufseherhaus, das Stammhaus, das klein und mahnend bald den großen Hallen trotzt, als wolle es sagen: Du kannst alles erreichen. Es möge warnen, das Geringste zu verachten und vor Hochmut bewahren, sagt Alfred Krupp, geboren 1812, der wie ein Marketingstratege das Unternehmen in der nächsten Generation nach vorne bringt. Aus dem kleinen Keim der Fabrik, wo Rohmaterial en Detail gekauft wurde, wo ich Prokurist, Korrespondent, Kassierer, Schmied, Schmelzer, Koksklopfer und Nachtwächter beim Zementhof und sonst noch viel dergleichen war, ist das jetzige Werk hervorgegangen. Er ist Realist, Heimlichtuer, Egoist, Autodidakt, Patriot. Mit gerade einmal 14 Jahren übernimmt er die Firma mit 7 Mitarbeitern. Als er mit 75 Jahren stirbt, sind es 20.000. Sein Clou? Der sensationslustigen Weltgemeinschaft seine Produkte darzubieten. Besonders die Riesenkanonen beeindrucken auf den Weltausstellungen und beängstigten das Publikum am Vorabend des Deutsch-Französischen Kriegs 1870-71. Anfangs mag das preußische Militär nicht mit den Essenern zusammenarbeiten, aber Alfred will mit Rüstung für volle Auftragsbücher sorgen. Schließlich dichten ihm die Zeitungen ab 1864 den Beinamen Kanonenkönig an. Ein Fluch, der die Familie nicht mehr loslässt. Der Mythos Krupp ist mit dieser Eigenschaft als Waffenschmiede verbunden. Mindestens zur Hälfte ist er im Ausland gepflegt worden, ansonsten hatte ihn bereits Alfred inszeniert, sagt Historiker Abelshauser. Aber mit Politik hat das alles nichts zu tun. Zumindest Alfred glaubt fest daran. Wir haben keine Zeit für Politik, Lektüre und dergleichen. Mit nahtlos geschmiedeten und gewalzten Eisenbahnreifen aus Gussstahl erobert die Firma sogar den Wilden Westen. Kein Wunder, dass 1875 Alfred ein neues Markenzeichen aus diesen Ringen kreiert, dem sich die Untertanen treu ergeben. Das Fachwissen der Angestellten entlohnt er durch hohe Gehälter oder die betriebliche Kranken- und Sterbekasse sowie die Pensionskasse. Sie sollen an die Fabrik gekettet sein durch Neigung und Interesse, sagt er. Wer nicht sauber lebt, eine linke Zeitschrift liest oder aufsässig ist, kann sein Heim in den Krupp-Siedlungen verlieren. Kontrolleure klopfen unangekündigt an Wohnungstüren. Was wäre gewesen, wenn er seine Idee von der Geheimpolizei verwirklicht hätte? 1873 zieht die Familie in die Villa Hügel, inklusive der vom Oberhaupt selbst geplanten Heizungsanlage. Erfolgreichster Krupp-Chef war Friedrich Alfred. Er hat die Produktionsskala im Bereich neuer Industrien erweitert, hat die Wissenschaft in die Produktion eingebracht und hat den Bestand am Markt gesichert, sagt Historiker Abelshauser. Friedrich Alfred Krupp, geboren 1854, zeigt Talent in Verhandlungen und als Vermittler. Ein Grübler, sympathisch und introvertiert, der anfangs im Schatten des Vaters untergeht. Die Presse berichtet sensationslüstern über homosexuelle Orgien auf Capri. Begeht er wegen solcher Berichte Selbstmord? Am 22. November 1902 stirbt der Firmenchef. Es folgt eine Frau mit Sonderlizenz. Der König erlaubt Bertha und ihrem Mann Gustav von Bohlen und Halbach, dass der Firmenname dem ihren voranstehen darf. Im Ersten Weltkrieg profitiert die Firma wieder von der Rüstung. Anschließend darf sie laut Versailler Vertrag nur noch Landmaschinen und Lastwagen produzieren, während Gustav ins Gefängnis muss. Wiederholt sich Geschichte? Zwar fördert die Familie die Nationalsozialisten zunächst nicht, aber dann gibt sie der Versuchung nach. Bereits im Geschäftsbericht 1934-35 ist zu lesen: Erstmalig nach jahrelanger Unterbrechung haben wir auch wieder größere Aufträge der deutschen Wehrmacht ausgeführt und sind damit zu einer ehrenvollen Tradition unseres Hauses zurückgekehrt. Nicht ohne Grund haben sich Ausdrücke wie Waffenschmiede des Reiches oder hart wie Kruppstahl ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Im Zweiten Weltkrieg beutet Krupp 100.000 Zwangsarbeiter aus. Nach dem Untergang des NS-Staats wird Gustav als einer der Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof angeklagt. das Verfahren aufgrund seines Gesundheitszustands jedoch ausgesetzt. Sein Sohn Alfred muss ins Gefängnis. Als er einmal während seiner dreijährigen Haftstrafe gefragt wird, wie er angeredet werden wolle, sagt er: »Nennen Sie mich Krupp. Deswegen bin ich hier.« In den 1960er Jahren spielt der Konzern wieder oben mit. Aber der erste Krupp ist kein Krupp mehr. Alfred hat 1953 Berthold Beitz als Generalbevollmächtigten in die Firma geholt. Beitz ist offen, loyal und hatte im Zweiten Weltkrieg hunderten Juden das Leben gerettet. Dafür verzichtet der letzte Krupp, der 1938 geborene Arndt, auf sein Erbe. Heute existiert Krupp weiter im Stahlunternehmen ThyssenKrupp. Dieses Jahr soll wieder ein Werk geschlossen werden. Einen Arbeitersturm wird es wohl nicht geben. 1855 bis 1885. Im Zeichen des Kleeblatts. Was sucht ein Ire im Pott? William T. Mulvaney kommt mit Ideen und Know-how nach Deutschland und bringt den Bergbau voran. Von Karin Schneider-Färber. Ein Hauch von Grün durchweht den Ruhrpott in Gelsenkirchen, Herne und Castrop-Rauxel. Hier finden sich Zechen mit irischen Namen wie Hibernia, Irland oder Shamrock, Kleeblatt. Und mit ihnen das Erbe eines irischen Bergbaupioniers inmitten staubiger Kohlefelder. William Thomas Mulvaney hieß der Mann, der mit seinem Erfinder- und Unternehmergeist die Kohleförderung im Ruhrgebiet mächtig vorantrieb. Die von ihm geleiteten Bergwerke zählen zu den modernsten ihrer Art in Europa. Mulvaney, 1806 in Dublin in eine kinderreiche Familie hineingeboren, hätte gern Medizin studiert. Doch das Geld reichte nur für den Beruf des technischen Zeichners. Lange arbeitete er in seiner Heimat als Vermessungstechniker und Wasserbauingenieur. Während der Hungersnot um 1846-47 in Irland leitete er im Auftrag des Staates Entwässerungsprojekte, die als Beschäftigungsprogramme für die notleidende Bevölkerung dienten. Doch wegen der Kosten wurden die Projekte gestrichen und Mulvaney aus dem Amt gedrängt. Enttäuscht quittierte er den Staatsdienst. 1855 ging er für eine irische Bergbauinvestorengruppe nach Deutschland. Hier übernahm er die Leitung der mit irischem und britischem Kapital gegründeten Zechen Hibernia in Gelsenkirchen und Shamrock in Herne. Obwohl er keinerlei Erfahrungen im Bergbau besaß, setzte er alles auf eine Karte, siedelte mit Frau und Kindern nach Düsseldorf über und engagierte sich auch finanziell an den Unternehmungen. Er holte Fachkräfte aus England und führte mit ihrer Hilfe moderne nordenglische Bergbautechniken ein. Energisch trieb er seine Schächte in die Tiefe, das sogenannte Abteufen, und befestigte sie mit gusseisernen Ringen, den Tübbings, damit kein Wasser eindrang. Bislang hatte man die Schachtwände in Deutschland nur mit Holz oder Mauerwerk ausgekleidet. Trotz des hohen Aufwands begann schon 1858 in Schacht 1 der Zeche Hibernia der Betrieb. 2 Jahre später führte Mulvaney dort die Seilfahrt mit Förderkorb ein. Nun wurde die Arbeit effektiver und damit rentabler. Die Zechen des irischen Pioniers galten als Stolz Westfalens. Doch den Investoren schmeckten nicht alle teuren Investitionen. Nach einem Streit musste Mulvaney die Leitung der beiden Zechen abgeben. Er behielt aber seine Anteile daran und konnte so 1873 als Aufsichtsratsvorsitzender einer neu geschaffenen AG zurückkehren. Bereits 1866 hatte Mulvaney sich zusammen mit seinem Bruder und Geldgebern ein zweites Standbein geschaffen. Die Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft, PBHAG. Zu ihr zählten die Kohlenzeche Erin in Castrop, die Zechen Hansa und Zollern bei Dortmund und die Eisenhütte Vulkan in Duisburg. Der Ire war nun ein erfolgreicher Unternehmer. Das zeichnete sich mehr und mehr in seinem großbürgerlichen Lebensstil ab. In Düsseldorf-Pempelfort bewohnte er ein stattliches Knappengut. Die Sommermonate verbrachte die Familie im Haus Goldschmieding in Castrop-Rauxel, wo ein Landschaftspark und eine Pferderennbahn für Vergnügen sorgten. Zum Staunen seiner Umgebung lebte er wie ein echter englischer Gentleman und sprach zeitlebens schlecht Deutsch, während seine Tochter sich bemühte, den Castroper Dorfkindern Englisch beizubringen. Doch das Glück währte nicht ewig. Gegen Preisverfall und Gründerkrise hatte auch Mulvaney kein Rezept. 1877 ging die PBHAG pleite. Dennoch blieb Mulvaney eine gefragte Persönlichkeit. 1871 übernahm er den Vorsitz des Vereins zur Wahrung der Interessen rheinischer und westfälischer Unternehmen im Rheinland und Westfalen, von Bismarck spöttisch Langnahmverein genannt. Hellsichtig hatte Mulvaney erkannt, dass es mit der geförderten Kohle allein nicht getan war. Der Ausbau der Transportwege, der Eisenbahnlinien und Wasserstraßen, die Senkung der Frachtkosten und die Eroberung neuer Absatzgebiete auf dem Weltmarkt waren ebenso wichtig, wenn die Wirtschaft des jungen Deutschen Reiches florieren sollte. In über 40 Denkschriften entwickelte Mulvaney fortschrittliche Ideen, wie etwa zum Bau des Rhein-Herne-Kanals. Seine Träume waren groß. Er war der erste Unternehmer, der seine Ruhrpottkohle bis nach Boston und Buenos Aires verschiffte. Freilich damals noch viel zu unrentabel. Der Tod riss den umtriebigen Vordenker 1885 aus dem Leben. Ohne ihn und seine rührige Verbandspolitik wäre Düsseldorf nicht der Schreibtisch des Ruhrgebiets geworden. Die Erinnerung an ihn lebt fort. Straßen, Schulen und sogar eine Biermarke tragen seinen Namen. Und in einem irischen Pub in Marl kann man ihn mit einem Irish Stout hochleben lassen. Aber das schönste Geschenk machte ihm seine ehemalige Zeche Erin in Castrop-Rauxel. Auf dem 1983 stillgelegten Gelände wurde zu seinen Ehren rund um den ehemaligen Förderturm ein kleiner irischer Landschaftspark mit grünen Hügeln und einem keltischen Baumkreis angelegt. Ein Hauch von Grün durchweht den Ruhrpott. Hafen und Brücken. Erst Königspfalz, dann Boomtown. Duisburg. Die Stadt zwischen Rhein und Ruhr steigt zweimal zu einer Metropole auf. Doch die Geografie ist Segen wie Fluch. Von André Weikart. Rot glüht der Himmel über Duisburg, wenn die Stichlöcher der Hochöfen geöffnet werden und das Roheisen hervorquillt. Noch heute sind 8 der weithin sichtbaren Kolosse in der Montanstadt in Betrieb. Es sind die Überreste einer industriellen Blüte, die ähnlich kurz aufging wie überall sonst im Ruhrgebiet und nun seit Jahrzehnten dahinwelkt. Duisburgs Einwohnerzahl, die Mitte der 1970er Jahre noch an die 600.000 heranreichte, ist um mehr als 100.000 geschrumpft. Im Landschaftspark Nord wuchert das Gras zwischen rostigen Gleisen und wochenends spazieren Fußgänger durch die Industriebrache, in der einst das Herz der deutschen Wirtschaft so kraftvoll pochte. Es ist nicht das erste Mal in seiner Geschichte, dass Duisburg einen gewaltigen Wandel erlebt. Bereits im 9. Jahrhundert hat es die Stadt, einst von den Römern befestigt, als Handelsplatz zu Wohlstand gebracht. In Duisburg, wo die Ruhr in den Rhein mündet, werden Tuchmessen abgehalten, eigene Münzen geprägt und mehrfach residieren Könige in der Pfalzstadt. Friesische Händler lassen sich nieder. Ihre Waren gelangen nicht nur den Rhein hinauf, sondern über das mittelalterliche Straßennetz des westfälischen Hellwegs bis in den Osten nach Paderborn. Der Reichtum der Handelsstadt ist so groß, dass er Räuber aus dem hohen Norden anlockt. Der in den Chroniken verzeichnete Überfall von Wikingern im Jahr 883 ist durch archäologische Funde von Resten verbrannter Häuser, Skeletten und Knochen belegt. 1407 wird Duisburg Teil der Hanse. Da hat der Abstieg der Stadt bereits begonnen. 1596 schildert Bernhard Moller, wie der Rhein damals seinen Lauf verändert hat. Duisburgs Mauern vermeidet der Rhein mit entzogenem Laufe. Und weiter: Von den Ufern des Rheines in langem Wege ein Graben ward gezogen und lässt kleinere Boote zur Stadt. Vormals gelangten dahin selbst Schiffe von ragendem Baue. Kaum die wuchtige Fracht mochte zu fassen der Kai. Damals war hier selbst, wo arm kaum einer der Kaufleut, durch die günstige Lage wahrlich ein glücklicher Markt. All das ist nun gewandelt im Umschwung menschlichen Loses. Alles verlor die Stadt mit dem entzogenen Fluss. Die schmalen Kanäle versanden wieder, die einstige Königspfalz schrumpft. 1828 zählt das Städtchen gerade 7000 Menschen. Doch im April jenes Jahres erfolgt der Spatenstich für den neuerlichen Bau eines Kanals zum Rhein. Er wird 1832 vollendet, 1844 auch die Erweiterung bis zur Ruhr. Der Transport der Kohle, die in immer mehr Zechen entlang der Ruhr gefördert wird, bleibt mühselig. Denn die Ruhr-Arg, ein spezieller Schiffstyp mit 86 cm Tiefgang, kann zwar 175 Tonnen laden, muss aber von Pferden flussaufwärts gezogen werden. Allerdings ist an 150 Tagen im Jahr die Strömung zu stark, der Wasserstand zu niedrig oder der Fluss vereist. Immerhin finden Tausende Arbeit in den Häfen, in den Depots entlang der Route oder auf den 400 Kohlenschiffen. Die Duisburger Unternehmerfamilie Haniel baut 1840 die erste Lokomotive. Sie lässt auch den ersten Hochofen errichten, ferner Walzwerke, investiert in den Ausbau des Hafens und unterhält Werften, in denen Dampfschiffe vom Stapel laufen. Bis heute ist Duisburg der größte Binnenhafen Europas. Vor allem treibt Haniel den Bau der Eisenbahnstrecke von Köln nach Minden voran, die den Transport der Ruhrkohle nach Duisburg erheblich verbilligt. So zählt die Bevölkerung um das Jahr 1900 um die 100.000. Umgeschlagen werden bald nicht mehr nur Kohle und Stahl. Die wachsende Bevölkerung im Ruhrgebiet benötigt Getreide, das in Duisburg anlandet und weiterverarbeitet wird. 400 Tonnen Mehl werden täglich gemahlen. Die Stahlstadt ist zugleich der Brotkorb des Ruhrgebiets. Mit der Eingemeindung der Städte Ruhrort und Meiderich 1905 entsteht ein europaweit einmaliger Hafenverbund. Als Produktionsstandort der Montanindustrie zählt die Stadt jedoch zu den Zielen der alliierten Bomber im Zweiten Weltkrieg. Rund 300 schwere Angriffe werden auf Duisburg geflogen. 80% der Wohnhäuser liegen bei Kriegsende in Schutt und Asche. Umso größer ist nach dem Krieg der Bedarf an Ruhrstahl für den Wiederaufbau. In den Wirtschaftswunderjahren liegt das Einkommen der Duisburger weit über dem Bundesdurchschnitt. Heute ist es deutschlandweit das zweitniedrigste. Nur in Gelsenkirchen verdienen die Bewohner noch weniger. Hoffnung auf einen erneuten dritten Aufstieg verspricht wieder die geografische Lage. Der Juxinu, eine 11.200 Kilometer lange Bahnstrecke, die von Duisburg bis in die Millionenstadt Chongqing in China reicht, soll als moderne Seidenstraße dienen für den Warenaustausch mit der Volksrepublik. Es ist ein Brückenschlag über den eurasischen Kontinent. Und mit Brücken kennt man sich aus. Knapp 700 spannen sich über Rhein und Ruhr, über die Kanäle und Hafenbecken, gut 250 mehr als in der Lagunenmetropole Venedig. Bergarbeiter. Vom Mut der kleinen Leute. Anfangs haben die Bergarbeiter etliche Privilegien. Doch mit der Industrialisierung und liberalen Reformen beginnt ihre brutale Ausbeutung, bis sie sich schließlich erfolgreich zur Wehr setzen. Von Martin Pfaffenzeller. Am Abend des 9. Mai 1889 treten die Bergleute der Zeche Schleswig bei Dortmund in den Streik. Sie stürmen das Kesselhaus, kappen die Telegrafenleitung und verprügeln drei Zechenbeamte, die sich ihnen widersetzen. Dann stellen sie am Zechentor Streikposten auf, um arbeitswilligen Kollegen den Eingang zu versperren. Die Aktion ist Teil eines größeren Arbeitskampfes. Im ganzen Ruhrgebiet streiken seit einigen Tagen 90.000 Bergleute, fordern höhere Löhne, 8-Stunden-Tage und die Abschaffung willkürlicher Strafzahlungen. Weil die Polizei überfordert ist, setzt Preußen die Armee ein. So kommen noch in derselben Nacht 50 Soldaten zur Zeche Schleswig und stellen sich auf dem Vorplatz auf. Um kurz vor 6 Uhr treffen Arbeiter mit der Zechenbahn ein und sammeln sich auf dem Platz vor dem Tor. Als ein junger Mann "Hurra!" ruft, bricht in der Menge Unruhe aus. Ein Offizier schreit dreimal, dass die Bergleute den Platz räumen sollen. Die Arbeiter gehorchen nicht. Dann schießen die Soldaten ohne Vorwarnung los. Menschen sacken zusammen, Schmerzensschreie hallen über den Platz. Zwei Bergmänner und eine Frau, die ihren Partner zur Zeche begleitet hat, sterben. Auch in Gladbeck, Gelsenkirchen und Bochum schießen Soldaten auf Menschen. Mindestens 15 Leute sterben im Mai 1889. Die Bergleute aber streiken weiter und riskieren ihr Leben. Sie haben kaum etwas zu verlieren und viel zu gewinnen. Während die Zechen immer mehr Kohle fördern und hohe Dividenden an Aktionäre ausschütten, hat sich die Lage der Bergarbeiter dramatisch verschlechtert. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Ruhrgebiet eine ländliche Region. Von 500.000 Einwohnern arbeiten nur 12.000 im Bergbau, die Mehrheit hingegen in der Landwirtschaft. Die Zechen stehen unter Kontrolle der preußischen Bergämter, die Arbeitszeiten und Löhne festlegen. Die Maloche unter Tage ist hart, doch die Bergleute müssen keinen Militärdienst leisten und keine Grundsteuer zahlen. Als Mitglieder in Knappschaften ist ihr Arbeitsplatz sicher. Sie erhalten Kohle zum Selbstkostenpreis und bei Unfällen oder Krankheit eine anständige Rente. Die meisten bewirtschaften mit ihren Familien kleine Höfe mit Ackerland, Hühnern, Ziegen und manchmal einer Kuh. Ab 1850 steigt die Nachfrage nach Kohle. Unternehmer erschließen die tiefliegenden Lagerstätten im nördlichen Ruhrgebiet. Dazu werben sie Arbeiter aus benachbarten Regionen an, später auch aus Polen, Schleswig und Ostpreußen. Bis 1889 wächst die Zahl der Bergleute auf 104.000. Auch die neuen Hochöfen und Fabriken suchen Arbeiter. Manche Unternehmer locken Fachkräfte mit günstigem Wohnraum in Werkssiedlungen. Vielerorts entstehen Reihenhäuser für je zwei Familien mit Gartenparzelle, Schweinestall und Außentoilette. Der Industrielle Alfred Krupp lässt für seine Facharbeiter sogar Siedlungen mit Straßenbeleuchtung, Wasserleitungen und Sportstätten errichten. In Werksläden können die Arbeiter billig Lebensmittel kaufen, in Bierhallen günstig trinken. Krupp geht es um Kontrolle. Das billige Bier soll dafür sorgen, dass seine Arbeiter Schnapsbuden meiden, in denen Sozialisten ihre Ideologie verbreiten. Allmählich entsteht eine Freizeitkultur. Die Arbeiter treffen sich zum Fußball, Turnen oder Radfahren. Ab den 1870er Jahren züchten sie Brieftauben, setzen diese an fernen Orten aus und hoffen, dass ihr Rennpferd des kleinen Mannes als erstes zurückfliegt. Von Werkssiedlungen und Vereinswesen profitieren qualifizierte Arbeiter wie die Hauer, die Kohle aus den Flözen schlagen und besser bezahlt werden. Tausende von Neuankömmlingen, die jedes Jahr ins Ruhrgebiet strömen, leben unter erbärmlichen Bedingungen. Ledige Arbeiter quartieren sich als Schlafgänger bei Familien ein. Oft teilen sich mehrere Männer ein Bett. In der Enge der überbelegten Häuser werden junge Frauen begrapscht oder vergewaltigt. Tuberkulose verbreitet sich und gilt als Proletarierkrankheit. Zudem verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen auf den Zechen. Die Lagerstätten im nördlichen Ruhrgebiet liegen hunderte Meter unter der Erde. In den verzweigten Strecken zirkuliert die Luft kaum. Die Feuchtigkeit sorgt für Rheuma, der Staub für Lungenkrankheiten. Dazu kommt die Gefahr durch herabstürzendes Gestein und Schlagwetterexplosionen. Nur wenige erreichen ihr 50. Lebensjahr einigermaßen rüstig. und dann wird das Bergrecht liberalisiert. Mehrere Reformen zwischen 1851 und 1867 machen aus Knappen freie Lohnarbeiter. Die Unternehmer streichen die Freikohlen für ihre Arbeiter, zwingen sie zu Überstunden und ziehen ihnen Lohn ab, wenn sie laut lachen oder die Kohlewagen nicht vorschriftsmäßig füllen. Bergleute schicken Klageschreiben an den preußischen König und streiken vereinzelt. An ihrer Lage ändert sich kaum etwas. Wegen der unbezahlten Überstunden und Strafzahlungen sinken für viele Arbeiter die Reallöhne. Wer sich beschwert, wird entlassen. Nachschub an unqualifizierten Arbeitskräften gibt es reichlich. Schlepper, meist junge Männer, die mit kleinen Karren Kohle durch die Stollen ziehen, bekommen Hungerlöhne. Morgens bis abends essen sie Kartoffeln. Mal als Suppe, mal in der Pfanne gebraten, mal als Kloß und mal als Puffer. Fleisch können sie sich kaum leisten. Die Schlachter verkaufen Panas, ein nahrhaftes Arme-Leute-Essen, das entfernt nach Fleisch schmeckt. Dafür sammeln sie die Flüssigkeit, in der sie zuvor die Würste gekocht haben. In die fettige Brühe geben sie Buchweizen, Schweineblut und Gewürze. Sobald die Masse erkaltet und fest ist, schneidet man sie in dicke Scheiben und brät sie in Fett goldbraun an. Auf der anderen Seite leisten sich die Zechendirektoren Automobile und herrschaftliche Villen. Kein Wunder, dass die Arbeiter wütend sind. Am 25. April 1889 weigern sich in einer Zeche bei Bochum 45 jugendliche Schlepper ins Bergwerk zu fahren. Als ihnen die Grubenleitung eine Lohnerhöhung zusagt, arbeiten sie weiter. Die Nachricht verbreitet sich. Bald streiken Bergleute auch in Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen. Preußens Regierung reagiert hart. Das Generalkommando befiehlt den Soldaten, in durchgreifendster und rücksichtslosester Weise vorzugehen. Doch die Bergleute bleiben standhaft, halten Versammlungen ab, schicken Delegierte nach Berlin. Als diese im Fahnensaal des Schlosses auftreten, sagt ihr Wortführer selbstbewusst zu Wilhelm II.: Wir überbringen Eurer Majestät die Grüße von 100.000 Bergleuten. Monarch und Regierung vermitteln. Ende Mai sind sich Unternehmer und Arbeiter einig. Die Löhne steigen, die Arbeitszeit wird auf 8 Stunden begrenzt, die oft stundenlangen Wege ins Bergwerk zählen aber nicht dazu. Als sich manche Unternehmer nicht daran halten, können die Bergleute nicht weiter streiken. Ihre losen Zusammenschlüsse haben keine Streikkasse, aus der sie die Masse der Arbeiter während eines längeren Ausstands versorgen können. Friedrich Engels ist dennoch begeistert. Wilhelm und Bismarck mussten sich vor den geschlossenen Reihen der 100.000 streikenden Arbeiter beugen, schreibt er in einer englischen Arbeiterzeitung. Das allein ist ein wunderbares Resultat. Engels Prognose, dass die Bergleute bald den Kapitalismus stürzen, erfüllt sich jedoch nicht. Aber die Arbeiter organisieren sich dank ihrer Erfahrungen aus dem großen Streik von 1889 zunehmend und erstreiten bis zum Ersten Weltkrieg bessere Arbeitsbedingungen und Löhne. Aus den Massen vereinzelter Bergleute ist eine Klasse geworden, die ihre Interessen durchzusetzen weiß. Ruhrbesetzung. Der Widerstand der Massen. Nach dem Ersten Weltkrieg muss Deutschland den Siegern hohe Reparationen zahlen. Als Gelder ausbleiben, besetzt Frankreich das Ruhrgebiet. Es folgen Proteste, die nicht immer gewaltlos sind. Von Christoph Koitka. Die Alliierten machen ihre Drohungen tatsächlich wahr. Weil die Deutschen sich weigern, hohe Reparationsforderungen zu erfüllen, greifen die Siegermächte zu militärischem Druck. Am 8. März 1921 marschieren französische und belgische Soldaten ins Ruhrgebiet ein. Der Erste Weltkrieg ist zwar seit mehr als 2 Jahren vorbei, aber erst jetzt besetzen die fremden Truppen Duisburg. Dabei denken sie strategisch wie ökonomisch. Wer den Binnenhafen zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet kontrolliert, beherrscht das Herz der deutschen Wirtschaft und seine Wasserwege. Knapp 2 Jahre später, im Januar 1923, besetzen die Alliierten dann das ganze Ruhrgebiet. Der folgende passive Widerstand, der Ruhrkampf, trägt dazu bei, dass die Region zum Mythos wird. Schon während des Krieges war das Ruhrgebiet bedeutend. Da, wo sonst Kohle und Eisen in den Hochöfen glühten, rollten Kanonen aus den Fabriken. Das Ruhrgebiet wurde zur Waffenschmiede der Nation und zu einer der wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt. Die Reparationen, die Deutschland nach dem Krieg zahlen soll, werden im Versailler Vertrag festgehalten. Das Dokument ist für die Deutschen ein Schock. Über die nächsten 42 Jahre hinweg soll ihr Land 226 Milliarden Goldmark an die siegreichen Gegner überweisen. Dazu kommen 12% Sondersteuer auf alle Exporte. Die Niederlage droht damit auch zu einem finanziellen Trauma zu werden. Auf der Londoner Reparationskonferenz 1921 versucht die junge Weimarer Republik gegenzusteuern, bietet 50 Milliarden an. Vergeblich. Die Alliierten bleiben hart. Vor allem die zum Erbfeind stilisierten Franzosen sind unnachgiebig. Sie wollen nicht nur verhindern, dass das Reich erneut aufrüsten kann, sondern auch ihre eigenen hohen Kriegsschulden tilgen. Zudem hofft Paris sogar, dass die hohen Forderungen von den Deutschen nicht eingehalten werden. In diesem Fall greifen nämlich Sanktionen, die den Franzosen die Kontrolle über das Ruhrgebiet ermöglichen. Diese Strategie geht bald auf. Als die Deutschen einen Teil der Reparationen zu spät begleichen, schicken die Alliierten im Januar des Jahres 1923 eine Ingenieurskommission ins Ruhrgebiet, um die Kohleproduktion zu inspizieren. Angeblich zu ihrem Schutz werden Truppen mitgeschickt, und das nicht zu knapp. Am Ende des Jahres sind 100.000 ausländische Soldaten, darunter auch zahlreiche afrikanische Soldaten der französischen Kolonialarmee, zwischen Recklinghausen und Duisburg stationiert. Die Schrecken des Krieges sitzen besonders in Belgien und Frankreich tief, dort, wo vor kurzer Zeit noch Schützengräben verliefen. Viele der nun über den Einmarsch empörten Deutschen wissen aber nicht, welche Gräuel die Armee des Kaiserreichs in den Nachbarländern angerichtet hat. Sie sind daher gerne bereit, der Weisung Wilhelm Kunos zu folgen. Der Reichskanzler ruft die Deutschen auf, passiven Widerstand zu leisten. Die Reparationszahlungen werden ausgesetzt und ein Generalstreik lähmt Wirtschaft und Verwaltung im Ruhrgebiet. Arbeiter, Unternehmer, Kommunisten und Nationalisten stehen vereint wie selten gegen den Erbfeind. Der Widerstand gegen die Besatzer bleibt nicht immer passiv, sondern wird auch mit Gewehr und Sprengstoff ausgetragen und mit Gegengewalt beantwortet. Als französische Soldaten am Karsamstag 1923 bei Krupp in Essen Fahrzeuge beschlagnahmen wollen, protestieren Tausende von Arbeitern und umringen die Franzosen, die schließlich in die Menge schießen. An diesem Essener Blutsamstag sterben 13 Menschen. Und in der sogenannten Dortmunder Bartholomäusnacht vom 10. Juni 1923 werden nach dem Mord an 2 französischen Soldaten willkürlich 6 Zivilisten erschossen. Insgesamt fallen der Besatzung 137 Deutsche zum Opfer. Nicht nur die Besatzer machen dem Reich zu schaffen. In Duisburg rufen Separatisten 1923 die Rheinische Republik aus und werden dabei von Belgien und Frankreich unterstützt. Nach Protesten aus Großbritannien lässt die Unterstützung nach, womit die Abspaltung scheitert. Im Ruhrkampf stehen die Streikenden bald auf verlorenem Posten. Zwar werden sie von Berlin finanziell unterstützt, aber die Gehälter der Arbeiter sind ruinös für den klammen Staat. Die Regierung lässt Geld drucken, befeuert damit eine Inflation und gibt den passiven Widerstand am 26. September 1923 zwangsweise auf. Wenig später muss das Reich die Währung reformieren. Aus 1 Billion Mark wird 1 Rentenmark. Im November 1924 ziehen die Besatzer endlich ab. Briten und Amerikaner haben ein Abkommen vermittelt und die Deutschen versprachen, wieder Geld zu zahlen. Obwohl das Deutsche Reich einen großen Teil der vereinbarten Gesamtsumme nie überweist, wissen die Nationalsozialisten den Unmut über die belastenden Reparationen für sich zu nutzen. 1933 bis 1945. Arbeitsfront und Bomben. Unter Hitler avanciert das Ruhrgebiet erneut zur Waffenschmiede des Reiches. Die Folgen sind fatal. Von Hauke Friedrichs. Die Sonne scheint. Vor der Villa Hügel in Essen hält eine Kolonne von Limousinen. Im September 1935 besucht der Führer den Familiensitz der Krupp-Dynastie. Hitler lächelt, als er dem Hausherrn die Hand schüttelt. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach gehört zu den wichtigsten Industriellen des Dritten Reiches. Zum zweiten Mal besucht Hitler die Krupps. Im Vorjahr empfingen ihn Vertreter des Konzerns in der Hauptverwaltung. »Dieser Herr kommt mir nicht auf den Hügel«, soll Gustavs Frau Bertha Krupp damals gesagt haben. Noch verbietet der Versailler Vertrag den Bau von Panzern und Kampfflugzeugen. Hitler will den Vertrag aufkündigen. Er braucht die Stahlbarone des Ruhrgebiets für seine Aufrüstungspläne. Zunächst stand das Unternehmen der NSDAP fern. Als Hitler ab 1923 auf Vortragsreisen um die Industriellen des Ruhrgebiets warb, gewann er Fritz Thyssen und den Patriarchen der Gelsenkirchener Bergwerks AG Emil Kierdorf für sich. Einige Ruhrindustrielle unterstützen die NSDAP auch finanziell. Krupp jedoch lehnte weiterhin den Nationalsozialismus ab. Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 passte sich Krupp von Bohlen und Halbach wie andere Konzernlenker aber rasch den politischen Verhältnissen an. Er übernahm die Leitung des neu gegründeten Reichsstandes der deutschen Industrie und sorgte mit anderen Unternehmern dafür, dass im Juni 1933 die Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft eingeführt wurde, offiziell um den nationalen Wiederaufbau zu unterstützen. Tatsächlich aber erhielt Hitler so mehrere hundert Millionen Reichsmark, über die er frei verfügen konnte. Im Gegenzug beseitigten die Nationalsozialisten die Gewerkschaften. Es gab keine Tarifverträge und keine Streiks von Stahlkochern oder Bergleuten mehr. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterfront, DAF, ersetzte die Gewerkschaften. Krupp von Bohlen und Halbach sorgte als Führer der deutschen Industrie für den Beitritt der Unternehmer in die DAF. Diese Organisation war die größte im NS-Staat. Neben politischen Schulungen und Propaganda bot die DAF ihren Mitgliedern mit dem KDF-Programm viele Freizeitmöglichkeiten. Die Abkürzung stand für Kraft durch Freude. Bereits 1935 nahmen mehr als 5,7 Millionen Menschen an Kurzreisen in Deutschland teil. Und mehr als 120.000 Mitglieder traten im selben Jahr eine Schifffahrt mit dem KDF-Dampfer an. Krupps Regimetreue zahlte sich aus. Im Geschäftsjahr 1934-35 bekam sein Unternehmen erste größere Aufträge der Reichswehr, die bald in Wehrmacht umbenannt wurde. Bereits unter den Kaisern der Hohenzollern war Krupp die Waffenschmiede des Reiches gewesen. Nun wurde der Konzern auch in die Rüstungspläne der Nationalsozialisten eingebunden. Bald schon waren die Waffen im Einsatz. 30.000 Soldaten der Wehrmacht rückten im März 1936 über die Rheinbrücken in das entmilitarisierte Rheinland vor. Damit brach Deutschland den Versailler Vertrag von 1919, der den Ersten Weltkrieg beendet hatte. Aus dem Ausland kam harsche Kritik. Auch der Völkerbund verurteilte das deutsche Vorgehen. Aber kein Staat wagte einen militärischen Schlag gegen Deutschland. So war es auch 1938. Erst ließ Hitler im März seine Truppen in Österreich einrücken, dann im Herbst das Sudetenland besetzen, und schließlich schlugen im Herbst die Nationalsozialisten gegen die Juden los. Am Abend des 9. November begannen überall in Deutschland, auch im Rhein-Ruhr-Gebiet, Übergriffe auf jüdische Geschäfte, Kultureinrichtungen und Synagogen. In Essen steckte die SA das Gotteshaus an. Auch in Bochum und Recklinghausen brannten die Synagogen. Tausende jüdische Männer wurden unmittelbar nach den Pogromen verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Hitlers Kriegskurs entsetzte viele Unternehmer. Fritz Thyssen, der selber NSDAP-Mitglied war, kritisierte die Außenpolitik seines Führers und floh danach ins Ausland. Krupp baute in den kommenden Jahren die Produktion von Kriegsgerät deutlich aus, produzierte Lastwagen, Panzer und Artillerie. Adolf Hitler war von dem 32 Meter langen Riesengeschütz Dora, Kaliber 80 Zentimeter, begeistert. 1940 erhielt Krupp den Titel Nationalsozialistischer Musterbetrieb verliehen. Im Krieg setzte Krupp zahlreiche Zwangsarbeiter ein, vor allem aus Polen und der Sowjetunion. Die Zahl der Mitarbeiter stieg 1943 auf 243.300, ein Rekord. Darunter waren 60.000 Ausländer. Damit stand Krupp nicht allein. Im Ruhrgebiet lebten hunderttausende Menschen aus ganz Europa, die für die deutsche Kriegswirtschaft schuften mussten. Im Ruhrbergbau waren von fast 400.000 Beschäftigten im Dezember 1943 mehr als 150.000 Ausländer. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs geriet das Ruhrgebiet bald ins Fadenkreuz der englischen Bomber. Seit Januar 1941 setzten die Briten geschlossene Angriffsverbände ein. So attackierten 135 Bomber in der Nacht zum 10. Januar 1941 Fabriken bei Gelsenkirchen. Die Menschen kamen nachts kaum zur Ruhe, ständig gab es Luftalarm. Die Alliierten gingen zu Flächenbombardements über, zerstörten Bahnhöfe, Wohnviertel und Industrieanlagen. Im März 1943 begann dann die Battle of the Ruhr mit einem schweren Luftangriff von 442 Flugzeugen auf Essen. Zehntausende Menschen waren danach obdachlos. Während der 5 Monate andauernden Luftoffensive wurden fast alle Großstädte im Rhein-Ruhr-Raum attackiert. Bochum, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Oberhausen, Wuppertal. Mit der Operation Chastise, Züchtigung, griff die Royal Air Force zudem die Staumauern von 6 Talsperren an. Die Eder- und Möhnetalsperre wurden getroffen. In den Flutwellen kamen bis zu 2.400 Menschen um. Im März 1945 gingen britische und kanadische Truppen über den Rhein. Nördlich des Ruhrgebiets stießen sie ins Hinterland vor. Am Brückenkopf von Remagen trafen sie US-Einheiten und schlossen so 300.000 deutsche Soldaten ein. Die saßen im Ruhrkessel fest. An vielen Orten kapitulierte die Wehrmacht. Es kam aber auch noch zu schweren Gefechten und Mordaktionen gegen KZ-Gefangene und politische Gegner durch Gestapo und SS. Nach dem Ende des Krieges im Mai 1945 war das Ruhrgebiet stark zerstört. Die Bewohner, die häufig in Ruinen und Notunterkünften hausten, litten Hunger. Unzählige ehemalige Fremdarbeiter irrten umher. Hunderttausende deutsche Soldaten waren in den Rheinwiesenlagern eingesperrt, wo es kaum Zelte und zu wenig Nahrung gab. Auch Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, der Erbe, verlor nach dem Krieg seine Freiheit. In den Nürnberger Nachfolgeprozessen wurde er zu 12 Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen der menschenunwürdigen Behandlung von Kriegsgefangenen. Aber bereits 1951 wurde er begnadigt. Seinen Konzern stellte er auf zivile Produktion um. Die Waffenherstellung im Ruhrgebiet blieb zunächst verboten. Nikolaus Groß. Stimme gegen das Böse. Bergmann, Gewerkschafter, Familienvater, Journalist und Kämpfer im Widerstand. Das aufrechte Leben des Nikolaus Groß. Von Ulrich Mehr. Er ist ein Seliger aus dem Ruhrgebiet. Nikolaus Groß wächst im dörflichen Umfeld der Stadt Hartingen an der Ruhr auf und erlernt den harten Beruf des Bergmanns. Doch früh drängt es ihn auch, sich für die Interessen der Arbeiter einzusetzen. Als tiefgläubiger Katholik tritt er dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands bei. Groß nutzt seine knappe Freizeit zur Fortbildung, wird als junger Gewerkschaftssekretär schnell vertraut mit Verbandsarbeit und schult sich als Redner. Die 1923 geschlossene Ehe mit seiner Frau Elisabeth und die daraus hervorgehenden 7 Kinder werden ihm ein immerwährender Kraftquell in der kommenden schweren Zeit. Schon bevor die NSDAP große Wahlerfolge feiert, warnt Groß vor der neuen Gefahr. Er übernimmt 1927 die Hauptschriftleitung der Westdeutschen Arbeiterzeitung, WAZ, des Verbandsorgans der katholischen Arbeitnehmerbewegung, KAB. Fortan steht die Entlarvung der gott- und menschenverachtenden Ideologie der Nazis im Mittelpunkt seiner journalistischen Arbeit. Im Dritten Reich wird die katholische Presse streng zensiert. Politische Äußerungen sind verboten. Man muss sich strikt auf religiös-kirchliche Themen beschränken. Groß wird so zum Meister des Zwischen-den-Zeilen-Schreibens. Die kundige Leserschaft weiß, die Bibelstellen zu deuten. Im November 1938 wird die WAZ endgültig verboten. Groß versucht, durch die Publikationen von Untergrundschriften den Verlust zu kompensieren und geht in den Widerstand. Sein Kölner Kreis unterhält Kontakte zu oppositionellen Gruppen in Gesellschaft und Militär. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler steht am 12. August die Kölner Gestapo vor der Wohnungstür. »Vater, wohin gehst du?« fragt Leni, seine Jüngste, ängstlich. Es sind die letzten Worte, die Nikolaus Groß von seinen Kindern hören wird. Aus den Monaten der Haftzeit sind 29 Briefe an seine Frau und Kinder erhalten, Dokumente großer Liebe und tiefer Glaubenskraft. Groß wird keine Verwicklung beim Attentat nachgewiesen, doch die Rachejustiz der Nazis unter Roland Freisler kennt nur Vernichtung. Er schwamm mit im Verrat, muss folglich auch darin ertrinken, heißt es unerbittlich. Am 23. Januar 1945 stirbt Nikolaus Groß zusammen mit 9 anderen Aufrechten, darunter Helmut James Graf von Moltke, dem Kopf der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis, in Berlin-Plötzensee durch den Strang. Auf Wiedersehen in einer besseren Welt, sagte Nikolaus Groß zu seiner Frau Elisabeth in ihrer letzten kurzen Begegnung vor seiner Hinrichtung. Mehrere Gedenkorte und Namensgebungen halten im heutigen Deutschland sein tapferes Vorbild wach. Vom unvergessenen Ruhrbischof Kardinal Hengsbach angestoßen, spricht Papst Johannes Paul II. Im Oktober 2001 Nikolaus Groß auf dem Petersplatz in Rom selig. 1945 bis 2001. Als der Pott kocht. Die Kriegstrümmer sind noch nicht ganz beseitigt, da geht es tief im Westen schon wieder bergauf. Die Ruhrkohle heizt das Wirtschaftswunder kräftig an und die Stahlproduktion läuft auf Hochtouren. Von Frauke Scholl. Die Glocken der St. Anna-Kirche läuten, als die Engländer auf dem Werksgelände des Dortmund-Hörder-Hüttenvereins am 29. Januar 1951 das tonnenschwere Querhaupt der größten deutschen Schmiedepresse abholen. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, WAZ, berichtet später von dem Ereignis und dem Trauergeläut für den Stahlkoloss, der nun endgültig für Deutschland verloren ist. Keine guten Nachrichten. Und doch, der Abtransport nach England ist die letzte Demontage im Ruhrgebiet, die letzte industrielle Abrüstung der noch jungen Bundesrepublik als Reparation an die alliierten Sieger des Zweiten Weltkriegs. Die Hoffnung auf bessere Zeiten begleitet das Geläut. Und die kommen. 5 Jahre später, Trauer war gestern. Der Pott kocht. Zwischen Dortmund und Duisburg, Ruhr, Lippe und Emscher brummt es. Der Bergbau mit bis zu 600.000 Kumpeln in rund 170 Zechen erreicht seinen Höhepunkt. 125 Millionen Tonnen Ruhrkohle werden 1956 gefördert, 4-mal mehr als 1945. Das Land der Zechen und Hütten ist wieder da. Nicht nur in Dortmund herrscht Vollbeschäftigung, nicht nur in Essen laufen die Förderkörbe heiß. Die Kohle, das schwarze Gold des Ruhrgebiets, heizt das Wirtschaftswunder kräftig an. Eine goldene Ära nach so kurzer Zeit. Wie schnell sie vergeht, weiß noch niemand. Der fixe Aufschwung der Ruhrkohle nach der Stunde Null ist kein Zufall. Er ist das Ziel der Alliierten, denn der wichtigste Grundstoff für den Wiederaufbau ist Mangelware. Es fehlt an Energie für Wärme, Bauten, Wege, Waren. Unter alliierter Kontrolle, die Schritt für Schritt in deutsche Hände wechselt, soll es tief im Westen zügig wieder bergauf gehen oder eher bergab. Zwischen Marshallplan und Muskelkraft wird die Ruhrkohle zum Katalysator des deutschen Neubeginns. Sie bringt auch den Stahl wieder zum Kochen, der stärker von Demontagen und Kriegsschäden betroffen ist und erst in den 1960ern richtig in Fahrt kommt. Da hauen sie hunderte Meter unter Tage schon längst an der Zukunft. Harte Zeiten hat das Revier hinter sich. Auf die Trümmer des Weltkriegs, Besatzung, Hungerwinter und Streiks, Flüchtlingsnot und verdrängte Schuld folgt an der Schwelle der 50er erst allmählich die Erholung. Die große Hoffnung Ruhrkohle, titelt der Spiegel schon 1947. Deutsche und Alliierte teilen sie. Schließlich ist der Pott seit 100 Jahren nicht nur das industrielle Herz des Landes, sondern auch ein Montan-Hotspot Europas. Getrieben vom enormen Bedarf gelingt bis Mitte der 50er der Aufschwung im Pott, auch für seine Hauptpersonen. 1951, im Jahr der letzten Demontage, beschert ihnen das Montan-Mitbestimmungsgesetz einen Meilenstein der Arbeitergeschichte. Bei Kohle, Eisen und Stahl haben fortan die Malocher mitzureden. Schließlich hängt von ihnen alles ab. Arbeit gibt es genug, nicht aber Nahrung und Wohnraum in den zerstörten Städten, in die nun auch die Ostflüchtlinge drängen. Die Politik reagiert, umwirbt neue Arbeiter mit Versorgungs-, Wohnungsbau- und Währungsprogrammen. Die Unternehmen tun das mit Modernisierung. Unterdessen wird das Ruhrgebiet mit alliierter Hilfe zum Zentrum des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders, wie der Historiker Stefan Berger von der Ruhr-Universität Bochum schreibt. 1952 avanciert es gar zum Schrittmacher der europäischen Einigung. Die Montanunion nach der Idee des französischen Außenministers Robert Schuman wird mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, zum Vorläufer der EU. Nun soll die Ruhrindustrie unter größerem Dach brummen. Auch die Arbeiterschaft wird international. Anwerbeabkommen der Bundesrepublik bringen zur Boomzeit junge Männer aus Südeuropa und der Türkei an die Ruhr. Es braucht gute Konstitution für die tägliche Plackerei in Staub und Hitze, Dreck und Enge. Weil es gutes Geld gibt, kommen trotzdem viele. Die Städte des Ruhrgebiets werden nicht nur bunter, sondern auch voller. Die Bergleute und Stahlarbeiter zählen aber auch zu den Top-Verdienern der Republik. 1956 kommt in Dortmund der 624.000. Einwohner zur Welt, in der Kruppstadt Essen der 700.000. Kohle bringt Geld, Wohlstand, Veränderung. Die Arbeiter und ihre Familien können bald selbst teilnehmen an den Segnungen des wirtschaftlichen Booms. Auto, Urlaub, Fernseher. Die Schattenseiten im Land der tausend Feuer, mit dem Stahlaufschwung der 60er laufen auch die Hochöfen heiß, erleben nicht nur die Kocher und Kumpel, die ihre Arbeit krank macht. Das ganze Revier kennt Lungenleiden und Flecken auf weißer Wäsche, den Dunst, den rotglühenden Himmel, den Smogalarm. Nicht erst der wahlkämpfende Willy Brandt erklärt 1961, dass es über der Ruhr wieder blau werden müsse, was erst später gelingt. Erst einmal stehen die Zeichen auf Konsum und auf Kultur. Angeschoben von den starken Gewerkschaften, Vereinen und der Politik in Nordrhein-Westfalen erblüht das Revier auch abseits von Kohle und Stahl, zwischen Gartenschauen und Konzerten, Freizeit und Kunst. Dortmund bekommt 1952 eine neue Westfalenhalle, Essen 1958 seine Grugerhalle, Bochum macht Neues mit Schauspielhaus, Sternwarte, Planetarium Opelwerk und Ruhr-Uni. In Recklinghausen eröffnet 1965 das Haus der Ruhrfestspiele, das Festival, das einst mit einer Kohlespende begann. Aus Kohle wird Wandel, das ist nötig, denn der Boom endet. 1958 beginnt die Kohlekrise. Schuld ist nicht nur das günstige Erdöl, das die teure Steinkohle ablöst. An der Ruhr sind sie fassungslos. Millionen Tonnen bleiben auf Halde. Die erste Zeche schließt, erste Feierschichten nützen nichts. Ein langsames Sterben setzt ein, von Überproduktion bis zu Milliardenhilfen. Kurz nach der Ölkrise, die das ganze Wirtschaftswunder stoppt, kommt dann die Stahlkrise an die Ruhr. Nach einem Rekordjahr 1974 wackelt auch die zweite Säule des Reviers. 2001 wird wieder in Dortmund demontiert. Die Hochöfen der Westfalenhütte hat China gekauft. Nun läuten erneut Glocken zum Abschied und zur Erinnerung an Zeiten, als der Pott kochte. Gastarbeiter. Bullenkloster, Heimweh und ein Moped. Es herrscht Vollbeschäftigung. Jetzt werden Arbeiter aus Südeuropa angeworben. Quartier ist oft das Männerwohnheim, Heimweh inklusive. Von Isabella Huber. Er war Zimmermann, kam aus Nordportugal und war für ein paar Tage fast ein Star. Armando Rodriguez de Sá war der millionste Gastarbeiter Deutschlands, als er am 10. September 1964 am Kölner Hauptbahnhof ankam. Nicht mehr wirklich im Ruhrgebiet, aber so streng wollen wir nicht sein. Sonderlich wohl hat er sich in dieser Rolle nicht gefühlt. Auf den Fotos sieht es so aus, als würde er sich gerne verstecken. Stattdessen Empfang mit Pauken und Trompeten, Hände schütteln, reden, von denen Armando mit Sicherheit kein Wort verstand. Ganz doof war die Ehre trotzdem nicht. Der millionste Gastarbeiter bekam ein Moped geschenkt, eine Zündapp-Sportkombinette, die heute im Bonner Haus der Geschichte steht. Armando blieb nur kurz im Revier, er arbeitete in den folgenden Jahren vor allem in Süddeutschland. Und besonders gut ist seine Geschichte auch nicht ausgegangen. Nach 6 Jahren wurde er schwer krank, zog zurück nach Portugal, wo er im Juli 1979 mit nur 53 Jahren an Magenkrebs starb. Weil es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland an Arbeitskräften mangelte, wurden sie im Ausland, vor allem in Italien und der Türkei, ab 1955 gezielt angeworben. Junge Männer, Armando war mit 38 Jahren einer der Ältesten, die zum Arbeiten ins Wirtschaftswunderland kamen. Dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht wurden, in große Fabriken, Stahlkonzerne und Bergwerke. Für ein paar Monate, ein paar Jahre bestenfalls, bleiben war nicht geplant, den größten Teil des verdienten Geldes schickten die Jungs in die Heimat. Sich eine Wohnung suchen, Wurzeln schlagen? Lohnt nicht. Viele der Gastarbeiter kamen deshalb erst einmal in ledigen Heimen unter. 4 Männer, 2 Stockbetten, 1 Schrank, 1 Tisch pro Zimmer. Gemütlich ist anders, weshalb sich schnell der Spitzname Bullenkloster für die Männerwohnheime etablierte. Ordentlich Testosteron pro Quadratmeter. Wirklich Privatsphäre hatte da keiner. Aber wie viel Zeit verbringt man schon in Innenräumen, wenn man 18, 20, 24 ist? Die jungen Gastarbeiter, offiziell ausländische Arbeitnehmer, machten sich daran, ihre Umgebung zu erobern. Sie bevölkerten die Innenstädte und Parks, in denen sie grillten und chillten, draußen, einfach so. Damals ein völliges Novum und entsprechend misstrauisch beäugt, auch wenn sich das heute, 2 Generationen später, kaum mehr jemand vorstellen kann. So sehr haben wir das relaxte Abhängen in Grünanlagen übernommen. Integrationsprogramme, gezielte Sprachkurse, gab es nur vereinzelt, denn die Idee war, nach ein paar Jahren kehren die jungen Männer, Frauen waren die Ausnahme, zurück in ihre Heimat, während neue Arbeiter ihre Plätze einnehmen. Erst nach dem Anwerbestopp 1973 stellte sich für die meisten die Frage, was tun? Gehen oder bleiben? Erst jetzt holten viele Gastarbeiter ihre Familien nach, versuchten, eine der begehrten Werkswohnungen zu ergattern und schlugen Wurzeln im Pott. Sie versuchten, die Sprache zu lernen, qualifiziertere Jobs zu finden und ihre Kinder auf gute Schulen zu schicken. Es war nicht die erste Generation Fremder, die sich dauerhaft zwischen der westfälischen Tieflandebene und dem rheinischen Schiefergebirge niederließ. 170 Nationen, 200 Religionsgemeinschaften. Bunter, diverser ist es kaum irgendwo in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam zumindest das Projekt Ruhr 2010, als es sich für das Ausstellungsprojekt Fremd im Revier ans Zählen machte. Migration im Ruhrgebiet hat eine lange Geschichte, weil die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, der Ausbau der Bergwerke und der Stahlindustrie händeringend nach Arbeitskräften verlangte. Nach Menschen, die harte, schmutzige, gefährliche Arbeiten verrichteten. Wie die polnischen Saisonarbeiter, die in den Westen kamen. 1850 zählten die Gruben 12.238 eingewanderte Bergleute. 1913 waren es bereits 444.406 Ruhrpolen. Zuerst kamen auch hier die Männer, die in den Heimen oder als Kostgänger bei Landsleuten unterschlüpften. Irgendwann folgten die Frauen und Kinder. Sie brachten ihre Sprachen, Bräuche, Traditionen, Werte und Religionen mit und machten aus der Region, was sie heute ist. Ein buntes Konglomerat voller Vielfalt und Bewegung. Drittes Kapitel. Freizeit. Mensch bleiben. Dortmunder Bierchronik, der hundertjährige Fußballkrieg und Trinkhallen mit Tradition. Kulturgeschichte der kleinen Leute. Leidenschaft Fußball. Entscheidend ist auf dem Platz. Die Menschen im Ruhrgebiet lieben und leben den Fußball. Er ist viel mehr als nur ein Sport. Wie sehr es immer auch ums Herz geht, beweisen die Fans jedes Wochenende in ihren heiligen Tempeln. Von Janina Lingenberg. Zum Wildschütz, Österholzstraße 60, Dortmund. Draußen ist es winterlich kalt, drinnen erhitzt sich zwischen Bierkrügen und Aschenbechern die Stimmung. Unter dem Werbeschild des Borussia-Biers braut sich etwas zusammen, das Pater Dewald unbedingt verhindern möchte. Einige Mitglieder der Jugendgruppe seiner Dreifaltigkeitsgemeinde haben sich von der Versammlung davongeschlichen, um ihn zu rufen. Doch wegen Gemenge und Tumult kann er nicht vordringen. Seine Jugend ist verloren. Verloren an das rohe Treiben, verkommen zu Wilden, vereint im Fußball. Seit 1902 bin ich Mitglied der Dreifaltigkeitsjugend. Seit 1906 spielen wir Fußball auf der weißen Wiese, erklärt Franz Jacobi den Anwesenden. Wir Fußballer werden seit 1906 systematisch von unserer Kirche bekämpft und diffamiert. Das können wir nicht länger hinnehmen. Die Vereinsgründung ist zwingend. So ruft er mit 17 weiteren Rebellen den Ballspielverein Borussia ins Leben. Inspiriert von der Borussia Brauerei. Es ist der 19. Dezember 1909. Mehr als ein Jahr später, am 15. Januar 1911, läuft die Mannschaft erstmals auf. Das Trikot, nicht gelb-schwarz wie Bier und Kohle, sondern blau-weiß wie der andere Verein, der aus Gelsenkirchen. Dass der BVB und der FC Schalke 04 sich nicht ausstehen können, wissen heutige Fußballfans. Bei jedem Lokalderby kommt es zum Kampf um Ehre, den zugegebenermaßen millionenschwere Spieler aus Südamerika weniger euphorisch begehen, dafür manche Fans abseits des Spielfeldrandes zu sehr. Die Rivalität zwischen den beiden schillerndsten Vereine des Potts existiert jedoch erst seit etwa 1947, als Dortmund zum ersten Mal die Westfalenmeisterschaft gewinnt. Vorher war der BVB zu klein und Schalke zu erfolgreich. Längst haben sich die Verhältnisse umgedreht. Aktuell, am Ende der Saison 2020/21, laufen die Schalker Knappen zum vorerst letzten Spiel in der ersten Bundesliga auf. Sie pölen, wie man im Ruhrpott sagt, nächste Saison nur noch zweitklassig. Immerhin steigt mit dem VfL Bochum ein anderer Traditionsklub auf. Den Schmerz, den Schalker Jungs empfinden, kann ein Sympathisant des Nicht-Ruhrgebietsvereins kaum verstehen. Bereits im Mai 1904 gründeten Jungberg-Leute der Zeche Konsolidation den Verein Westfalia Schalke. Sie wollen den Spielern des konkurrierenden Spiel- und Sport Schalke 96 etwas entgegensetzen. Vor allem in den frühen Jahren des Fußballs treten nur Gymnasiasten und Realschüler, also Bürgerliche, vor den Ball. Es ist ein elitärer Sport, zu dem Arbeiter kaum Zugang haben. Ernst Kuzorra, eine Schalker Legende, kickt bei seinem ersten Spiel gar in den Konfirmationsschuhen und bekommt dafür Prügel von seiner Mutter. Den Ball, den die jungen Arbeiter nutzen, mustert SOS Schalke aus. Lehrer und Schüler haben den Ballsport aus Großbritannien mitgebracht, wo seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Leder rollt. In Deutschland gruppieren sich seit den 1870er Jahren erste Abteilungen in bürgerlichen Turnvereinen. Für viele, wie Pater Dewald, hat Fußball im Gegensatz zu den Turnvereinen und deren militärischer Verbundenheit etwas Unchristliches und Unpatriotisches. Vielleicht auch wegen des Hangs zu Kloppereien und Kneipen, deren Besitzer oft auch den Vorsitz übernehmen, verweigert der Westdeutsche Spielverband vielen Proletenvereinen die Aufnahme. Als erster Club im Pott fummelt, wie man für Zweikampf sagt, sich der FC Witten 1892 mit seinen Realgymnasiasten über die Wiese. Die erste noch immer bestehende Mannschaft wird nicht am Dortmunder Borsigplatz, sondern weiter westlich im Schatten der Zeche Westende geboren. Am 2. Juni 1902 gründet sich dort der Meidericher Spielverein, später in MSV Duisburg umbenannt. Zum Mythos für die Massen mutiert der Fußball in den 1920er Jahren, als er treffsicher ins Arbeitermilieu hineingrätscht. Viele haben ihn als Soldaten im Ersten Weltkrieg kennengelernt. Zudem kann auf der Straße, Wiese oder Hof jeder bolzen, also Fußball spielen. Und das, als die Arbeitszeit verkürzt wird, auch am Wochenende. Kameradschaft, Kampf, Dreck und Robustheit erblühen als Tugenden, die Knappen und Pöhler verbinden. Ob unter Tage oder auf dem Platz. Firlefanz verpönen Ruris, hier wird malocht, also gearbeitet. Und das auch zusammen mit den vielen polnischen Einwanderern oder ihren Kindern wie auf Schalke, auf der dortigen Glückauf-Kampfbahn. Die von Ernst Kuzorra erfundene Spielweise des Schalker Kreisel katapultiert den Verein an die Spitze. Sechsmal erringen die Knappen in der NS-Zeit die deutsche Meisterschaft. Perfekter Nimbus auch für die Propaganda, so dass sich Kuzorra und sein Schwager Fritz Zepan für die Parteiwerbung einspannen lassen. Nach dem Krieg erstarken die regionalen Ligen. In der Oberliga West sind die Zechenmannschaften wie die Sportfreunde Katernberg aus Essen, die STV Horst Emscher aus Gelsenkirchen oder SV Sodingen aus Herne vertreten. Viele Vereine, viele Spieler, viele Stadien, viele Fans, wenig Raum, aber genug, um Leidenschaften zu schüren. So ist das im Pott. Auch wenn längst viele Zechen verlassen und Vereine abgetaucht sind, Fußball ist im Ruhrgebiet weiterhin Kult und Kultur. Vielleicht keine Hochkultur, aber eine aus dem Herzen. Bis hinein in die Kreisliga und zu den Amateuren. Denn, wie man sagt, entscheidend ist auf dem Platz oder an der Theke, also an der Theke. Wenn unter der Dusche jeder eine Flasche Bier dabei hat, aber keiner ein Duschgel, wenn das Abkreiden etwas aus dem Lot läuft, wenn jeder Pass gefeiert wird, wenn es heißt, die Idee war gut, dann liegt das Innerste des Revierfußballs offen. Hier heißt es Pölen mit der Pocke, Fummelmecks bekommen Knoten in die Pinne und die Zuschauer die Pimpernellen. Fiese Matenten mag keiner. Und wenn die Kreisliga-Helden selbst nicht zocken, pilgern viele von ihnen in die Tempel im Revier. Zur Nordkurve auf Schalke oder auf die Süd, ins schönste Stadion der Welt, wie eine englische Zeitung den Dortmunder Signal Iduna Park mal adelte. Wer hier Stadionwurst ist und You'll Never Walk Alone mit 20.000 anderen singt, dem hüpft das Herz auch am Montag noch, wenn es wieder eine Schippe zur Arbeit geht. Fans beschimpft man nicht als Romantiker, auch wenn es natürlich ums Geld geht und in den Logen keine Jungs aus Aplabeck sitzen. Aber wenn der Vater mit seinem Sohn samstags um 15.30 Uhr im Stadion verabredet ist, dann spricht ohnehin das Herz und nicht die Klatschpappe. Bierstadt. Hier bin ich Mensch. Dortmund. Nicht nur Kohle und Stahl prägen jahrzehntelang die Identität der Westfalenmetropole. Zum großen Exportschlager gehört auch Bier, vor allem das sogenannte Export. Von Dirk Liesemer. Mitte der 1960er Jahre strotzt Dortmund vor Selbstbewusstsein. Man ist stolz auf das größte Stahlwerk der Republik, den höchsten Fernsehturm und den wichtigsten Kanalhafen. Und dann gewinnt der BVB 1966 auch noch den begehrten Europapokal der Pokalsieger. Aber das ist keineswegs schon alles. Gleich am Ortseingang wird jedem Besucher auf unübersehbaren Schildern klargemacht, wo er sich befindet. In Europas Bierstadt Nummer 1. Einzig in Milwaukee, USA, wird mehr gebraut. So viel Bier wird hergestellt, dass es mancherorts nach Hefe, Malz und Brausuden riecht. 7 Großbrauereien gibt es damals. Mehr als 6.000 Angestellte produzieren jährlich 6 Millionen Hektoliter. Damit ließe sich ein 3 Kilometer langer, 2 Kilometer breiter und 100 Meter tiefer See füllen. Munter wird gereimt: Kohle, Stahl und Bier, der Dreiklang im Revier. Jedes Viertel, jede Klasse, jede Gemeinschaft hat ihr eigenes Bier. Im Westen greift man zu Ritter oder Bergmann, im Süden wird Stifts gezapft, Katholiken lieben Tier, Herz-Jesu-Bier, Protestanten schwören auf Union, Proletarier greifen zu Hansa oder Aktin, die Bürgerlichen lassen nichts auf ihr Kronen kommen. Einig sind sich alle nur darin, dass Bier nicht getrunken, sondern in einer der vielen Lokalitäten verkasematuckelt wird. Niemand besingt die Kneipe im Pott schöner als Jürgen von Manger mit seiner Kunstfigur Adolf Tichtmeier. Nee, weil sie keine Stammkneipe haben, sind sie wie ein Hund ohne Hütte. Sie kennen doch das Dichterwort: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Nicht? Und da hat er auch seine Kneipe mitgemeint. Was denn sonst? Der Aufstieg zur Bierstadt beginnt im Spätmittelalter. Am 22. August 1293 erteilt König Adolf von Nassau der Stadt das Privileg, Bier mit Gewürz herstellen zu dürfen. Anfangs werden Gagel, Wacholder und Kümmel beigemischt. Erst im 16. Jahrhundert setzt sich Hopfen durch, was das Getränk für Transporte haltbarer macht. Bald beliefern die hiesigen Brauereien die ganze Region und bescheren ihrer Stadt hohe Steuern. Angeblich heuern andere Orte deshalb Scharfschützen an, um Löcher in die Dortmunder Fässer zu schießen. Von einem westfälischen Bierkrieg ist gar die Rede, der natürlich in einem großen Saufgelage mündet. Im Zuge der Industrialisierung wachsen nicht nur Zechen und Fördertürme und überhaupt die Stadt, sondern ebenso die Brauereien. 1843 setzt Heinrich Wenker in der Krone am Markt untergärige Hefen ein und erhält ein würziges Bier. Das Rezept kennt der Braumeister aus München. Bereits 1874 verkauft er mit einem Partner 41.000 Hektoliter Bier und entwickelt sein Helles zum sogenannten Export weiter. Zu einem Bier also, das für den Weg ins Ausland stärker eingebraut wird. Kühlanlagen werden erst 1876 erfunden. Weil sein Export nicht so bitter wie Pils schmeckt, findet es auch in Dortmund unzählige Liebhaber. Unterdessen sind weitere Großbrauereien gegründet worden. 1854 Thier und Höfels, 1867 Stifts, 1868 die Dortmunder Aktin-Brauerei. Dann beginnt die größte Erfolgsgeschichte. Braumeister Fritz Brinkhoff führt einen hellen Biertyp ein und ist bei der Gründung der Dortmunder Union Brauerei dabei. 1887 wird einem Händler ein Fehlsud aus hellem Malz verschickt, der jedoch so gut ankommt, dass damit Brinkhoffs Nummer 1 geboren ist. Die Marke zählt heute zu den Sponsoren des BVB. Dabei spielte Bier schon bei dessen Gründung mit. 1909 trafen sich die Kicker der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde in einer Kneipe am Borsigplatz. Sie grübelten über einen Vereinsnamen, bis jemand an der Wand ein Schild der einstigen Borussia-Brauerei auffiel. Während der Weimarer Republik entsteht das eindrucksvollste Wahrzeichen der Bierstadt. Ein weithin sichtbarer Brauturm am Hauptbahnhof. Im obersten Geschoss beginnt der Brauprozess. Unten angekommen ist das Bier fertig. Das wuchtige Gebäude von 1927 übersteht sogar Bombenangriffe. Nie sind die Dortmunder Biermarken im Pott präsenter als in den 1960er Jahren. Sie prangen auf Lastern, an Gaststätten und Litfaßsäulen und auf dem Dach der Westfalenhalle. Die Brauereien werden von autoritären Patriarchen geführt, die sich aber um ihre Leute kümmern. Bei der Union darf jeder Mitarbeiter täglich 3 Flaschen während der Schicht trinken und 2 mit nach Hause nehmen. So sehr besaufen sich die Dortmunder am Erfolg, dass sie nicht merken, wie sich die Geschmäcker wandeln. 1972 gibt mit Bergmann die kleinste Brauerei auf. Als dann Bergbau und Stahlindustrie in die Krise schlittern, beginnen die Übernahmen, bis 2002 die ortsfremde Radeberger Gruppe alle Marken schluckt. Immerhin bleiben sie und der Standort bestehen. Eher zufällig ist zuletzt ein Bier wieder auferstanden. 2005 stöbert der Mikrobiologe Thomas Raphael in einer Datenbank, wo er entdeckt, dass die Marke Bergmann aufgegeben worden ist. Spaßeshalber reserviert er sich die Marke, doch um sie zu halten, muss er liefern. So gründet er mit Freunden eine Brauerei und erobert mit seinem Bier seither die Kneipen zurück. Trinkhallen. Dorfplatz der Großstadt. Sie sind eng mit dem Ruhrgebiet verbunden. An den Trinkhallen wird nicht nur Bier gekauft, sondern auch geklönt, gezockt und getrunken. Von Janina Lingenberg. Einige Leute haben es sich auf Hockern vor einer Trinkhalle gemütlich gemacht, um Quartett zu spielen. Vielfalt an Klümpchen, 50, sagt einer. Dann Gründungsjahr 1915. Daraufhin ein anderer, sticht. Glücklich ist, wer die Karte mit der Trinkhalle bei Mampfred besitzt. Sie ist oft Trumpf und schlägt im Quartett viele andere, darunter die Ballerbude oder Blaues Bütchen. Im Wind wehen derweil Luftballons mit dem Aufdruck Tag der Trinkhallen, der seit 2016 stets im August im Ruhrgebiet ausgerichtet wird. Oder müsste es nicht eher Tag von den Trinkhallen heißen? Schließlich ist man hier nur um eine Ecke und an eine Bude. Die Trinkhallen prägen unsere Region, sagt Sebastian Eck, Organisator der Veranstaltung und Projektleiter bei Ruhrtourismus. Die Bütchen seien schon immer mehr als nur Verkaufsstellen gewesen. Die Trinkhallen, so viel steht fest, sind Kult, ein Pott Kulturerbe, wenn nicht gar eins für die ganze Welt. Ob Bier mit Bockwurst oder eine Tüte mit Fröschen aus Fruchtgummi und Esspapier, jede Generation, die zwischen Duisburg und Hamm aufwächst, kennt das, wenn die Finger auf der Scheibe auf das Auserwählte zeigen. Von drinnen riecht es nach Zigaretten und Weingummi. Für viele Menschen sind die Trinkhallen lokale Treffpunkte. Hier begegnen sich Nachbarn, hier brosten sich Graf Koks, umgangssprachlich für einen Angeber, und Opa Willi zu. Hier treffen sich bei Fan-Derbys die Borussen und die Schalker. Hier erfährt man, wie die da oben bei Wahlen abschneiden, während man sie hier unten nie trifft. Kurz, es handelt sich um ein Stück Heimat. Die ersten Trinkhallen eröffneten Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals beginnt der Pott zu brodeln und zur Erhebung der Volksgesundheit vertreiben Mineralwasserhersteller ihre Ware in Kesseln. Und das ist auch nötig, denn Bier gilt seit Jahrhunderten nicht nur als Nahrungsmittel, sondern macht die Maloche scheinbar auch erträglicher. Und so liegt die Heilkur mit Arbeitsschutz nun quasi direkt vor der Zeche, meist in einem schönen Pavillon mit Säulen und Verzierung. Mit der Abfüllung in Glasflaschen und dem Zusatz von Kohlensäure beginnt in den 1870er Jahren der deutschlandweite Boom. Daher auch der Begriff Seltersbuden, weil das Wasser meist aus den Quellen des Ortes Selters im Taunus stammt. Als der Pott so richtig kocht, als überall die Schlote rauchen, übernehmen Kriegsveteranen oder Bergmannswitwen den Platz auf der anderen Seite des Tresens. Nach dem Krieg gab es die größte Anzahl von Trinkhallen im Jahr 1960 mit rund 50.000, sagt Eck. Wie viele es heute noch im Ruhrgebiet gäbe, sei kaum zu erfassen, weil man zwischen Trinkhallen, Kiosken und sonstigen Verkaufsstellen unterscheiden müsse. Geschätzt seien es zwischen 8.000 und 20.000. Seit die Zechen und mit ihnen Zehntausende von Arbeitern verschwunden sind, sterben die Trinkhallen allmählich aus. Tankstellen und Discounter übernehmen ihre Unkompliziertheit. Aber ein Ersatz für den Dorfplatz Trinkhalle sind sie nicht. Kabarett. Ehrlich, so ist das Leben. Der vielseitige Jürgen von Manger prägt das Bild vom kumpelhaften, ehrlich direkten Ruhrpottler, vor allem mit seinem berühmten alter Ego, Adolf Tichtmeier. Von Ulrich Mehr. Schicht im Schacht, lautet der Slogan im Dezember 2018. Auf dem letzten aktiven Steinkohlepütt Prosper Haniel in Bottrop wird der Deckel auf den Schacht gelegt. So nennt es die Bühnenfigur Adolf Tichtmeier in der berührenden Szene Der Abschied, bereits Mitte der 60er Jahre. Tichtmeier hat darin mit dem Minister sogar Mitleid, der alle paar Tage einem anderen Pütt eine Grabrede halten muss. Um 1960 beginnt der Niedergang des Bergbaus, doch etwa 500.000 Kumpel fahren zu der Zeit noch ein. Kein zweiter bringt die Gemütslage im Revier in jenen Jahren so gekonnt, sensibel und punktgenau auf die Bühne wie der Schauspieler und Kabarettist Jürgen von Manger. Weithin bekannt in der Rolle seines Bühnenalter-Egos Adolf Tichtmeier, gerne auch mit vielsagenden langen Sprechpausen. Dabei kommt der am 6. März 1923 in Koblenz geborene von Manger erst ins Ruhrgebiet, als sein Vater dort eine Juristenstelle antritt. In Hagen macht der Junge sein Abitur. Als Wehrmachtssoldat muss er nach Italien. Von Manger ist sprachbegabt. Sogar italienische Dialekte beherrscht er so gut, dass er zu seiner Freude stets als Einheimischer durchgeht. Bald gehören auch Englisch und Französisch zu seinem Repertoire. Erste Bühnenerfahrungen, noch vor dem Krieg erworben, setzt er nach 1945 mit diversen Theaterengagements fort. Hagen, Bochum, Gelsenkirchen, Schillers Maria Stuart, Goethes Iphigenie auf Tauris. Auch sein humoristisches Talent bleibt nicht verborgen. Am Theater Gelsenkirchen avanciert er 1950 zum ersten Charakterkomiker. Hinter der Bühne amüsiert Jü oder Bulle, wie die Kollegen ihn nennen, mit schrägen Stegreifgeschichten. Eines Tages drückt ein cleverer Tontechniker heimlich auf Aufnahme, bis sich ein kleines Archiv füllt. Zwei Kollegen präsentieren die Bänder Henri Regnier, seines Zeichens Unterhaltungschef des NDR. Ich werf das mal ins Programm, reagiert der trocken. Am Silvesterabend 1961-62 begeistert von Manger mit Der Schwiegermuttermörder auf NDR 3 erstmals eine große Hörerschaft. Im Übrigen schließe ich mich den Ausreden meines Verteidigers an. Die Poststelle des NDR erreicht waschkörbeweise Fernpost. Daraufhin startet von Mangers Solokarriere. Und wie? Es hagelt Anfragen, Radiosendungen, Interviews. Erste Drehtermine bereiten die Stückskis für den Fernsehschirm vor. Die Lawine, die ihn überrollt, kommentiert er launig, ich weiß gar nicht, wie ich mich vierteilen soll. Selten genug kann er sich in seine Gelsenkirchener Wohnung retten und neue Geschichten ausdenken. Ideen hat er genug. Er schaut dem Volk aufs Maul. Der Spiegel stellt 1963 fest, einen Spaßmacher dieses skurrilen Formats hat es seit dem bayerischen Karl Valentin nicht mehr gegeben. Auch in Berlin greift man zu. Das Dufteste, was seit Jahren auf die Bretter gekommen ist, berlinert der RIAS-Unterhaltungschef und will den Hörern in der Zone die Geschichten keinesfalls vorenthalten. 1973 telegrafiert Kanzler Willy Brandt zum 50. Geburtstag, Mit vielen anderen habe ich Ihnen für frohe und nachdenkliche Stunden zu danken, die Sie und Herr Techtmeier uns bereiteten. Der eher bürgerlich-liberale von Manger reagiert passend. Was ist dat ne Ehre? Bis in die 80er Jahre verläuft die Karriere phänomenal. Der markante Sprech- und Denkstil des Adolf Techtmeier, ohne Kupplung und Bremse, wie ein Kritiker anmerkt, wird im Alltag gar kopiert. Nach Fernsehsendungen mit traumhaften Einschaltquoten wird auch in Behörden und Firmen fleißig gemangert. Kritikern, die ihm eine zu tölpelhafte Darstellung der Menschen im Revier vorwerfen, antwortet er freundlich. Techtmeier sei gar nicht der typische Kumpel, sondern der Alltagsnachbar schlechthin. Er versuche dem Publikum den einfachen Bürger Techtmeier mit all seinen Schwächen nahezubringen, nicht als Deppen. Und er verweist auf ein Wort des Dichters Hugo von Hoffmannsthal. Man müsse das Tiefgründige an der Oberfläche verstecken, damit es entdeckt werde. Der Rest ist Geschichte. 2 goldene Schallplatten, wohlgemerkt mit reinen Sprechstücken, zahllose Live-Abende, Einzelprogramme wie Mensch bleiben, Ehrlich, so ist das Leben oder Cowboys mit Spinat. Fernsehformate wie Techtmeiers Reisen mit eigenwilligen Analysen aus dem Ausland. Zudem brilliert er als Sprecher, etwa als Gollum in Tolkiens Der kleine Hobbit. Im Sommer 1985 reißt ihn ein Schlaganfall jäh aus der Arbeit. Trotz aller Mühen findet er seine Kraft nicht wieder und stirbt am 15. März 1994 im Alter von 71 in seinem langjährigen Wohnort Herne. Die Stadt vergibt bis heute den Förderpreis Techtmeiers Erben. Hier sind Bühnenoriginale gefragt, keine Techtmeier-Parodien. In den rappelvollen Herner Flottmannhallen, so wat von überfüllte Leute, wie Techtmeier gesagt hätte, gibt es auch Ehrenpreise. So haben Hans-Dieter Hüsch, Helge Schneider, Piet Klocke, Harpe Kerkeling, Georg Schramm, Urban Priol und Gerhard Polt die bronzene Techtmeier-Kappe abgeräumt. Über sein Leben resümierte Jürgen von Manger: Ich war erstaunt, als mir der liebe Gott diese Techtmeier-Karriere geschenkt hat. Ich habe alles dankbar so akzeptiert. Schimanski. Hommage an meinen Helden. Draufgänger, Rebell und hoffnungsloser Romantiker. Götz George schreibt als Kommissar Schimanski Fernsehgeschichte. Von Klaus Hillingmeier. Sonntagabends in Duisburg. Ich war vom Farbfernseher verbannt worden und schaute mir den 2. Schimanski-Tatort Grenzgänger auf meinem mickrigen Schwarz-Weiß-Gerät an. Ein Glücksfall. Jetzt musste ich nicht das Nörgeln meiner gutbürgerlichen Eltern ertragen, die den Duisburger TV-Kommissar einfach nur primitiv fanden. Für mich war Schimanski jedoch die Personifikation der Tugenden des Ruhrgebiets. Ehrlich, herzlich und geradeaus. Nachdem Horst Schimanski am 28. Juni 1981 im Tatort Duisburg-Ruhrort seinen ersten Einsatz gehabt hatte, war die Reaktion der Presse tief gespalten. Die Frankfurter Rundschau attestierte: Selten hat man so viel Milieu gesehen, während in der FAZ von Duisburger Düsternis die Rede war. Besonders vernichtend die Kritik von Hans-Hermann Tiedje in der Bunten. Jerry Cotton für Arme. Der Kontrast zum Essener Tatort-Vorgänger Heinz Haferkamp hätte nicht größer sein können. Haferkamp war gepflegt in Kleidung und Sprache. Schimanski trug Schmuddeljacke und fluchte gerne mal Scheiße. Doch während Hans-Jörg Felmy den Kommissar mimte, schien Götz George seine Figur zu verkörpern. Georges Aussage zum Tatbestand: Ob Sie es glauben oder nicht, Schimanski ist ein Teil von mir. Seine impulsiven Gefühlsausbrüche und seine Art, nicht zu allem geduldig Ja und Amen zu sagen, sind Wesenszüge, die meinen stark ähneln. Die körperliche Präsenz, die Götz George seiner Figur verlieh, faszinierte selbst in einer Ära des Actionkinos, in der muskelbepackte Stars wie Stallone und Schwarzenegger dominierten. Nur einmal begegnete Schimanski einem wirklich physisch überlegenen Gegner, als er im Tatort Gebrochene Blüten auf den Mr. Universum aus Recklinghausen stieß. Ralf Möller. Schimanski war kein Einzelkämpfer. Sein Gegengewicht wurde Kommissar Christian Tanner, gespielt von Eberhard Feig. Feig, bereits ein renommierter Theaterschauspieler, brachte seine Bühnenerfahrung in die Rolle ein. Die Figur des Tanner war nur auf den ersten Blick eindimensional und bieder. Unter der bürokratischen Oberfläche lauerte ein gezähmter Anarchist. Mit seinem Partner verband Tanner ein tiefer Sinn für Gerechtigkeit. Der dritte im Duisburger Tatort-Team war der Niederländer Hans Scherpenzeel, besser bekannt als Hänschen. Der Schauspieler Chim van Hoveninge, der Hänschen seine Persönlichkeit verlieh, schrieb mehrere Drehbücher, in denen seine Figur skurrilen Humor bewies. So textete er über die Weihnachtsbräuche seiner niederländischen Landsleute: An Heiligabend stellen sie einen Holzschuh vor die Windmühle und morgens liegt ein Hering drin. Im Gegensatz zu Derrick ermittelte das Trio selten in eleganten Wohnzimmern. Schimanskis Revier lag zwischen Ruhrorter Rotlichtmilieu, Rockerkneipe und dem Wedau-Stadion des MSV Duisburg. Auch in der Realität Kulissen der Kriminalität. Der Ruhrorter Hafen ist einer der wichtigsten Umschlagplätze in Deutschland für Drogen wie Kokain und Crack und seit Jahren ein Hotspot des organisierten Verbrechens. Eine traurige Tatsache, der sich viele Duisburger erst 2007 bewusst wurden, als vor der Pizzeria Da Bruno 6 Mitglieder der kalabrischen Mafia mit Schnellfeuerpistolen exekutiert wurden. Was die Rocker anbelangt, auch da hat die Realität schon lange die Fiktion eingeholt. Zwischen 2009 und 2013 tobte ein brutaler Rockerkrieg um das Duisburger Rotlichtviertel zwischen den Bandidos und den Hells Angels. Im Vergleich zu diesen Kuttenträgern glichen die Rocker in Duisburg-Ruhrort ungezogenen Penälern. 1985 eroberte Schimanski mit Zahn um Zahn als erster Tatortkommissar die Kinoleinwand. Natürlich hatte ich für die erste Vorstellung im altehrwürdigen Duisburger Residenztheater eine Karte ergattert. Ich war allerdings etwas enttäuscht. Zu viel Marseille, zu wenig Duisburg. Aber der geniale Song Faust auf Faust von Klaus Lage fraß sich als Dauerohrwurm in mein Gehirn. Fang du jetzt bloß nicht an zu weinen. Du spielst doch sonst den harten Mann. Duisburg hatte jetzt eine Hymne. 4 Jahre später gönnte ich mir als frischgebackener Magister ein langes Wochenende in Paris. Das heruntergekommene Hotel am Gare du Nord hätte eine respektable Kulisse für jeden Krimi abgegeben. Als ich im Voraus zahlen musste, sank meine Stimmung. Doch dann ging die Sonne auf. Kaum hatte der Portier meinen Eintrag ins Gästebuch gelesen, schaute er mich voller Bewunderung an. Oh, Duisburg, Kommissar Schimanski! Ich war ungemein stolz auf meine Stadt und ihren Helden. Kurioses. Hör mal, komm mal. Summer. Der Pott ist für viele Zuhause und Lebensgefühl zugleich. 6 ausgewählte Fakten. Von Katharina Behmer. Schmuddelfilme. Erotik made in Essen. Der Pott lebt von seinen Typen. Einer davon ist Pornoralle. Ralf Dormann hat es als Darsteller in Erwachsenenfilmen zu C-Prominenz gebracht, wie der Journalist Olaf Sundermeier in seinem Buch Der Pott beschreibt. Auch Harry S. Morgan war so einer. Er galt als der große deutsche Produzent von Schmuddelfilmchen und machte Essen zur heimlichen Porno-Hauptstadt Deutschlands, wie Sundermeier die ehemalige Pornodarstellerin Kelly Trump zitiert. Eine einst florierende Branche, die auch dank markiger Dialoge auf Ruhrdeutsch Kult wurde. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das Internet hat den Markt fast ganz zerstört. Ruhrdeutsch. Komm mal bei mich bei. Hör mal, hier hört man, wo man ist. Die Menschen im Ruhrgebiet gelten als sehr direkt und das in ihrem ganz eigenen Dialekt, dem Ruhrdeutsch. Statt um einen festen Sprachstamm handelt es sich um eine Melange aus verschiedenen Einflüssen und Mundarten. Typisch sind Anleihen bei den Bergleuten, Schicht im Schacht, sowie das Verschmelzen von Wörtern zu neuen Kreationen. So wird aus Hör mal, Hömmer, aus Sag mal, Sammer. Im Pott sind die Leute auch gerne mal Dinge am Tun. Dabei glauben sie selbst oft, klarstes Hochdeutsch zu sprechen. Also bloß keinen für seinen Dialekt anpesen, lieber gemeinsam über Eigenheiten beömmeln. Promispross. Der Name ist Pott. Ruhrpott. Ob Fußballstars wie Manuel Neuer oder Comedians wie Dieter Nuhr, so manche Berühmtheit entstammt dem Pott. Doch der berühmteste Pottspross ist ein Geheimagent im Dienste ihrer Majestät. Bond. James Bond. Er kommt aus, na, weißt du Bescheid? Wattenscheid. So beschreibt es die 1973 erschienene fiktive Biografie, laut der Bond am 11. November 1920 als Sohn eines schottischen Alliierten im Ruhrgebiet zur Welt kam. Natürlich alles frei erfunden, aber nachzulesen in der Biografie, die der Assistent von Bond-Schöpfer Ian Fleming, John Pearson, nach Flemings Tod veröffentlicht hat. Grönemeyer. Hits über die Heimat. Herbert Grönemeyer besingt oft das Lebensgefühl im Pott, ob es um Wurst in scharfer Soße oder die Liebe zu seiner Heimatstadt tief im Westen geht. So besang er 1984 sein Bochum, das zwar keine Schönheit sei, aber doch viel besser als man glaubt. Das Lied steht symbolisch für das gesamte Ruhrgebiet und die Liebe seiner Bewohner zu ihrer Heimat. Brachliegende Industrie und Arbeitslosigkeit haben zwar Wunden in die Landschaft und die Seele gerissen, doch das macht den Charme der mittlerweile neu erblühenden Gegend aus. Herbert Grönemeyer wurde übrigens in Göttingen geboren, er ist aber in Bochum aufgewachsen. Verwandlung. Weltkultur und Kleingärtner. Das Ruhrgebiet hat sich herausgeputzt. Wo einst Kohle gefördert wurde, wird nun die Kultur gefördert. Der Gasometer in Oberhausen ist Schauplatz von Ausstellungen. Das ehemalige Steinkohlebergwerk Zollverein in Essen ist UNESCO-Weltkulturerbe und zieht als schönste Zeche der Welt internationales Publikum an. Auch die Städte sind nicht mehr nur vor Arbeit ganz grau, wie Grönemeyer über Bochum sang. In Dortmund entstand auf der Asche eines Stahlwerks der Phönixsee und die Stadtbilder sind geprägt von Kleingärten. Hast im Schrebergarten deine Laube, heißt es im Lied Bochum. Auch das ist der Pott. Nationalgericht. Es geht um die Wurst. Heiß und fettig. Heiß umkämpft. Wem gehört sie denn nun, die Currywurst? Ganz unzweifelhaft ist sie ein deutscher Snack. Vielleicht sogar der deutscheste. Doch so inoffiziell wie ihr Status als Nationalgericht ist auch ihre Herkunft. Da ist die Geschichte der Patentengeschäftsfrau Hertha Heuwer, die im Berlin der Nachkriegszeit Bratwürste in Gewürzsoße und das Volk brachte. Doch mancher Imbiss im Pott beansprucht auch für sich, die echte Currywurst zu kredenzen. Der Arbeitersnack schlechthin. Kommst du von der Schicht, wat schön dritt gibt et nicht, als wie Currywurst, setzte Herbert Grönemeyer der Currywurst ein Denkmal als Pott-Delikatesse. Sie hörten 1000 Jahre Geschichte. Das Ruhrgebiet. Deutschlands eisernes Herz. Gelesen von Stefanie Wittgenstein für Saga Egmont.